Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 11 2022, wo wir über die News aus dem Oktober 2022 sprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo zusammen, hallo an alle, die uns heute hören. Und mit dabei ist auch wieder Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend, freut mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Der Oktober 2022 wird vermutlich vielen Con-Fans in guter Erinnerung bleiben aufgrund einer Sache, die am allerletzten Tag des Monats passiert ist. Aber gucken wir uns, bevor wir dazu kommen, erstmal noch die anderen News an, die wir im Bereich Anime in Deutschland diesen Monat hatten. Da war zum einen die Verschiebung der 17. DVD-Box. Das wird ja die erste Box sein, die Inhalte aus Staffel 6, genauer gesagt die ersten 25 Folgen, beinhalten wird. 434 bis 458. Die Box sollte ursprünglich auf den 20. Oktober veröffentlicht werden, wie zum Beispiel Kase noch auf Instagram geschrieben hatte. Aber wir von Con News haben exklusiv erfahren, dieses Datum steht nicht mehr. Auf Nachfrage von Crunchyroll konnte die Verschiebung offiziell bestätigt werden. Ein neues Datum steht, Zitat, aber leider noch nicht fest. Und das war ganz zu Anfang des Monats. Und jetzt, aktuell Ende des Monats, haben wir auch immer noch keine weiteren News dazu. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Müssen wir nochmal sehen, wann das jetzt kommt. Einige hatten es schon geahnt, weil dann wäre ja, wie gesagt, 31. Oktober ist Staffel 6 im Fernsehen gestartet und dann 11 Tage früher die Folgen schon auf DVD. Das hat eine ganze Zeit ein bisschen Augenbrauenheberei gesorgt. Und jetzt eben offiziell die Verschiebung. Schade, aber wenn man ehrlich ist, dass wir Folgen auf DVD erst nach der Fernsehausstrahlung bekommen, ist jetzt auch nicht so die Neuheit. Ich finde es auch sehr schön, dass viele das auch positiv bewerten. Zum Beispiel gab es einen User, der sich darüber gefreut hat, dass es nun wahrscheinlich dadurch bessere Einschaltquoten für die Staffel 6 gibt. Das fand ich sehr gut. Man kann in allem auch das Positive sehen, auch in einer Verschiebung. Ja, ich weiß noch, als wir in unserem Podcast zur Staffel 6 auch darüber gesprochen hatten, dass die DVD-Box 17 ja vor dem, oder höchstwahrscheinlich, damals war das Starttermin noch nicht bekannt, höchstwahrscheinlich vor dem Start der 6. Staffel veröffentlicht wird, was ja auch, wenn es der 20. Oktober gewesen wäre, vor dem 31. Oktober tatsächlich gewesen wäre, wie gesagt. Ja, nun wird die Box leider verschoben. Man hätte damit natürlich sehr gute Synergieeffekte erzielen können, dass alle Fans, die halt die Folgen vor der TV-Ausstrahlung schon sehen wollen, sich einfach die Box kaufen. Und dann halt nochmal ein. Ich meine natürlich, wie gesagt, die TV-Quoten dürfen dadurch natürlich leicht höher ausfallen. Dennoch ist es meiner Meinung nach für Crunchyroll ein erheblicher Nachteil, dass die DVD-Box einfach, was heißt einfach, dass sie verschoben wird und auch noch kein weiteres Datum hat. Ich meine, das hat sich auch so ein bisschen deswegen abgezeichnet, weil die DVD-Box 17 über eine ganz lange Zeit noch gar nicht bei Amazon gelistet war. Und wer sich so ein bisschen auskennt, der weiß, dass Amazon eigentlich alles schon direkt listet, was direkt angekündigt wurde am ersten Tag oder noch gar nicht angekündigt wurde, schon gelistet. Von daher war das so ein bisschen verwunderlich, dass Amazon da noch kein Datum oder noch keine Produktseite dafür hatte. Ja, und das ist natürlich aus meiner Sicht höchst ärgerlich, denn ich glaube, da hätte man aus Crunchyroll-Sicht tatsächlich einige Käufer gehabt, die ersten 25 Folgen der 6. Staffel, die auf dieser DVD-Box enthalten sein werden, genau, die halt schon vorher haben wollten, um halt die Ersten zu sein. Und dieser First-Mover-Moment, der geht jetzt halt leider dahin. Und ja, finde ich persönlich auch sehr, sehr schade, dass das verschoben wird. Aber so ist es nun mal. Und ja. Immerhin vermeidet man dadurch dieses Phänomen, was man ja auch bei Büchern hat, wenn die mit Amazon verschickt werden, dass die ja mal 5 Tage früher geliefert werden. Und da posten ja auch Leute immer auf Con News hier, schon ein paar Tage vor Release ist mein Paket mit dem neuen Band gekommen. Jetzt stelle man sich das mal vor, das wäre mit den DVDs passiert. Und dann schreibt einer 5 Tage vor, ja, ich habe hier die DVDs schon bekommen, ich kann jetzt schon gucken. Da hätten sich wahrscheinlich einige ein bisschen verarscht gefühlt. Und so hat man das immerhin, diesen potenziellen Nachteil nicht, dass man es, man guckt es alle gemeinsam im Fernsehen oder dann eben später in der Mediathek. Ja, genau. Oder dann ganz später auf DVD, wenn es denn veröffentlicht wird. Wie gesagt, Datum ist noch nicht bekannt, aber ja, ich denke mal, dass es wahrscheinlich mit diesem Jahr nichts mehr wird und es dann auf das nächste Jahr verschoben wird, leider. Also muss man ja fast, ich meine, es ist jetzt schon November, von daher, ja. Ja, das ist halt tatsächlich das, was ich auch schade finde. Also gerade wenn es jetzt auch im Fernsehen läuft, hätte man natürlich perfekt das Ganze parallel bewerben können, wenn man jetzt schon einen Termin hätte, der jetzt irgendwie nicht zu weit hinter der Ausstrahlung liegen würde, dann hätte man das perfekt bewerben können. Das ist halt ein bisschen schade, dass sie das nicht sehen. Also vorher, also den Termin vorher zu setzen, das wäre halt Käse gewesen, aber so parallel dazu Werbung zu schalten und schon einen Termin zu haben, wäre halt gut gewesen. Ja, genau, das war auch das, was wir im Podcast zu Staffel 6 angesprochen hatten, dass man halt ja, das gut bewerben könnte und das einfach so gut gepasst hätte, auch vom Timing, gerade auch, weil vermutlich ProSiebenMax ja mit den neuen Folgen auch gewartet hat, bis Kase bzw. Crunchyroll mit der DVD-Veröffentlichung gleichgezogen ist, bis sie alle 433 Folgen rausgebracht hatten. Ja, jetzt ist es natürlich doch, es ist natürlich noch relativ zeitgleich, aber diesen tollen Synergieeffekt, dass es alles so wirklich Hand in Hand geht, das ist halt jetzt so ein bisschen dadurch kaputt durch die Verschiebung. Aber wer weiß, was denn der Grund ist, ob denn tatsächlich da vielleicht die Verträge da eine Rolle spielen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn dann hätte man den 20. Oktober ja gar nicht als Termin gesetzt, wahrscheinlich aus Crunchyroll-Kase-Sicht. Wahrscheinlich wird es an produktionstechnischen Schwierigkeiten liegen oder sonst irgendwas, aber das ist auch nur Mutmaßung meinerseits, dass man das dann tatsächlich dann verschieben muss. Also höchst, höchst schade, wie ich finde. Auch schade ist sicherlich eine weitere Verschiebung in diesem Bereich. Diesmal geht es um die dritte Blu-ray-Box. Da hatten wir im letzten News-Podcast erst darüber gesprochen, dass die bei Amazon aufgetaucht war und gelistet wurde für den 12. Januar 2023, was ein bisschen größerer Abstand wäre als die anderen Boxen. Die erste Blu-ray-Box kam, wie wir ja noch alle wissen, am 21. Juli raus und die zweite Box am 15. September. Und dann jetzt, 12. Januar war dann schon ein Stück hin. Jetzt kam aber raus, dass die Box noch später kommt, nämlich nochmal einen Monat später. Zuerst hat Amazon Vorbestellern eine E-Mail geschickt, dass sich der Release verzögert. Dann wurde es auch im Webshop aktualisiert und auch auf anderen Seiten wie buchhandel.de, die auch Blu-rays und sowas alles listen. Auch dort steht jetzt ein neues Datum drin, nämlich der 23. Februar 2023. Dritte Blu-ray-Box, die restlichen Folgen der ursprünglich angekündigten 102 Folgen, die auf Blu-ray erscheinen sollen, HD-Upgrade, Episode 69 bis 102, wären da jetzt drauf und natürlich alles wie bei den letzten Blu-ray-Boxen auch, japanische Lieder, japanische UMU-Fassung auch mit dabei und natürlich das Bild, gestochen scharfe HD-Qualität. Ja, hat sich nochmal um einen Monat verschoben, auch da kennen wir die genauen Hintergründe nicht. Und warum es jetzt genau so lange dauert zwischen der zweiten und dritten Blu-ray-Box. Wir hatten ja ursprünglich spekuliert, dass das sein könnte, um den DVD-Boxen die zu Staffel 6, die dann ja rauskommen sollten, weil, wie gesagt, die Box 17 war für den Oktober angekündigt und die 18. Box ist für Januar angekündigt gewesen. Und vielleicht ist das jetzt deswegen irgendwie, aber jetzt, wo die DVD-Box auch auf unbestimmte Zeit verschoben ist, weiß man ja gar nicht mehr so genau, was abgeht. Also ja, da müssen wir mal gucken, ob dieser Termin jetzt bestehen bleibt oder ob der vielleicht auch nochmal kippt. Ist auch so ein bisschen schwierig, leider, weil, muss man nun mal so sagen, Kase auch ein bisschen dafür bekannt ist, dass sich Anime-Veröffentlichungen, oder beziehungsweise Crunchyroll jetzt ja, dass sich Anime-Veröffentlichungen verschieben, des Öfteren. Ja, von daher ist es, glaube ich, da auch schwierig aus Kase-Sicht, beziehungsweise jetzt ja Crunchyroll-Sicht, solche Planungen zu betreiben, dass man sagt, ja, man lässt dann da genug Raum für die DVD-Veröffentlichung von Box 17. Ich glaube einfach, dass es andere Gründe sind und dass, ja, man da nicht so drin steckt und keine Ahnung, wahrscheinlich auch irgendwelche produktionstechnischen Schwierigkeiten, wo es jetzt ja momentan überall Lieferengpässe gibt, vermute ich einfach, dass es vielleicht daran liegt. Aber wie gesagt, genau, das weiß man nicht. Und ja, Mai, es ist ein Monat und die Blu-ray-Boxen, da finde ich es ehrlich gesagt nicht so tragisch wie bei der 17. DVD-Box, was ja wirklich brandaktuelles Material ist. Natürlich, wir haben bei der Blu-ray-Box 3 auch einiges, was man erstmals dann in Deutschland sieht. Ich glaube, die Openings, die es dann noch nicht in der japanischen Fassung zu sehen gab, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher ist es auch, aber es ist nicht der gleiche Impact wie jetzt die 17. DVD-Box, sondern ja, die Blu-ray-Boxen, für mich plätschern die so ein bisschen dahin. Wer sie sammelt, der sammelt sie. Wer nicht, der hat auch nichts verloren. Ja, also da ist der eine Monat aus meiner Sicht nicht so tragisch. Für alle, die sammeln, natürlich trotzdem ärgerlich. Aber da hat man halt einen Monat mehr Zeit, um Geld zu sparen, um sich die Blu-ray-Box leisten zu können. Ja. Wobei der andere positive Effekt natürlich die HD-Veröffentlichung auf Crunchyroll ist, die dann verzögert stattfindet. Und da sind wir, also da haben wir noch nicht mal die zweite Box, aber ich nehme mal an, die dritte Blu-ray-Box, die Folgen, werden wir dann noch auf Crunchyroll nicht in HD zu sehen bekommen, bevor nicht die Box veröffentlicht ist. Ja, vermute ich auch, genau. Crunchyroll. Da gab es in der Vergangenheit ein paar Probleme mit einigen Filmen, nämlich Film 1 bis 4 und Film 18. Die waren jetzt mehrere Monate von Crunchyroll verschwunden gewesen, nachdem man sie erst vor kurzem ja alle auf die Plattform gehievt hatte. Wir hatten dazu auch meine exklusive Statement-News, die war im April, am 2. April. Und jetzt am 1. Oktober, also ein gutes halbes Jahr, kamen die Filme 1 bis 4 und 18 wieder zurück auf die Plattform. Sie sind wieder da und man kann sie sich ansehen. Ganz, ganz toll. Ein Wermutstropfen. Gleichzeitig wurde Film 7, die Kreuzung des Labyrinths, von der Plattform entfernt, auch wieder wegen lizenztechnischer Sachen. Der ist jetzt auch noch nicht wieder da, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Ich muss sagen, mich verwirrt das ein bisschen, wie das, also ich stecke da überhaupt nicht drin mit zu Lizenzen. Es wirkt natürlich so, wenn man als Fan einfach so drauf guckt, schon so irgendwie so ein bisschen befremdlich und willkürlich. Ah, jetzt ist plötzlich die Lizenz weg und jetzt ist die wieder da und jetzt die andere wieder weg. Und warum 1 bis 4 und 18 und jetzt plötzlich 7 und 5 und 6 nicht oder was ist da los? Naja, aber hoffen wir, dass der Film zeitnah wieder auf die Plattform kommt. Ja, also ich finde es natürlich einerseits schön, dass die Filme wieder verfügbar sind. Andererseits, wie du genau gesagt hast, dass der 7. Film, die Kreuzung des Labyrinths, jetzt plötzlich nicht mehr auf der Plattform ist. Das ist eigentlich so, also aus meiner Sicht so ein bisschen willkürlich, als hätte man da für jeden Film irgendwie eine einzelne Lizenz, die man da nicht verlängert hat und so weiter. Ich hatte ja noch, als damals die aktuellsten Filme, ich glaube 23, 24, nicht auf der Plattform waren, hatte ich ja noch gesagt, ja, die werden ja schon nach und nach kommen. Das wird wahrscheinlich mit der Umstellung von Anime on Demand auf Crunchyroll zu tun haben. Und die ist ja nun wirklich noch nicht allzu lange her. Okay, Anime on Demand wurde ja im Dezember letztes Jahr geschlossen. Also noch nicht mal ein ganzes Jahr ist es her, dass wir hauptsächlich auf Crunchyroll angewiesen sind. Ja, ich meine, auch aus unserer Sicht, aus Conan News Sicht, ist natürlich schön, man hat immer was zu berichten. Man kann ganz oft schreiben, ja, hier, diese Filme sind verfügbar, diese Filme wurden runtergeschmissen. Wenn da so ein bisschen Wechsel drin ist, ist es wie bei Netflix, wo man dann plötzlich hat man die eine Serie und dann heißt es plötzlich, oh, die Serie ist nur noch 3 Wochen verfügbar, schau sie schnell an oder zu Ende. Und dann, ja, das hinterlässt irgendwie so ein ungutes Gefühl, wo man ja bei Anime On Demand, war es ja immer so, die Filme wurden auf die Plattform geladen. Und dann waren sie eigentlich für die Ewigkeit da. Da ist, ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals ein Film oder eine Serie, Serien schon, aber bei Conan nichts runtergenommen wurde. Bei Serien war es so, dass da irgendwelche anderen Serien runtergegangen sind, weil die Lizenzen ausgelaufen sind, die aber auch jahrelang da immer zu sehen waren. Also das kann ich durchaus verstehen und nachvollziehen aus lizenztechnischen Gründen. Hier bei Crunchyroll ist es jetzt wirklich ein bisschen aus meiner Sicht Willkür. Und muss man so sagen, als Anime- und Demand-Fan war man vielleicht ein bisschen verwöhnt und hat vielleicht seine DVD-Blu-ray-Sammlung ein bisschen vernachlässigt bei den Filmen, hatte ich auch. Aber jetzt zeigt es vielleicht doch noch einmal mehr, dass man doch auf die DVD und Blu-ray setzen sollte, um wirklich alle Filme immer griffbereit zu haben, weil man bei Crunchyroll sich offenbar nicht darauf verlassen kann. Muss man halt eigentlich knallhart so sagen. Ja, vielleicht ist es aber auch einfach ein Hilfeschrei. Das ist eine verborgene Nachricht, die sich hinter den Filmnummern verbirgt. Und wir sind einfach noch nicht schlau genug, das zu sehen. Und ja, das wäre jetzt so ein Konfall. Shinichi, Tasuke. Keine Ahnung, nein. Es wirkt tatsächlich sehr willkürlich. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit Lizenzen innerhalb des Films zu tun, also nicht mit der allgemeinen Detective Conan-Filmlizenz oder was auch immer, sondern vielleicht mit irgendwelchen Liedern oder so, die dann in dem Film halt spezifisch auftauchen oder sowas. Das könnte ich mir halt vorstellen. Aber es wirkt halt sehr willkürlich. Aber ja, gibt halt verschiedene Theorien. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Es ist einfach nur ein großes Rätsel. Ja, ist halt auch aus Fansicht irgendwie doof. Ich meine, du guckst auf die Plattform, siehst dann, oh, die Conan-Filme. Und dann hast du halt deinen Lieblingsfilm, Die Kreuzung des Labyrinths, und der ist dann plötzlich nicht da. Und du denkst dir dann, ja, schade, alle anderen sind da und der fehlt. Das ist dann so mitten, ein Loch da mittendrin. Ja, doof. Gut, dann kommen wir zu der größten Anime-News, natürlich sicherlich das, was die Conan-Community noch lange beschäftigen wird, nämlich Staffel 6 des Anime. Am 31. Oktober 2022 ist sie hierzulande bei ProSiebenMax im Fernsehen gestartet. Im letzten Monat hatten wir ein paar News dazu, die so ein bisschen auf die Staffel gehypt haben. Wir hatten regelmäßig News zu den Episodentiteln, als sie dann bekannt wurden durch Programmlistings und Fernzeitungen und andere Seiten und so weiter. Und dann hatten wir natürlich auch Preview-Videos von ProSiebenMax, darüber haben wir berichtet. Vor Start der Staffel kamen 3 Preview-Videos. Wir hatten ja schon mal auf TikTok und Instagram welche, die hier waren ein bisschen deutlich länger. Da aus Episode 434, 435 und 437 hatten wir da Preview-Videos, die gingen so 2 Minuten 46, 2 Minuten 21 und 3 Minuten. Wo man ganz viele Charaktere kommen ran, die Detective Boys Takagi und so weiter hören konnte. Und dann war es schließlich soweit. Am 31. ist dann die Folge gelaufen und wir hatten dann jetzt, wenn ihr den Podcast am Samstag hört, auch die weitere Woche, jeden Tag eine neue Folge. Staffel 6 ist jetzt offiziell am Laufen und ich hab natürlich auch die erste Folge geguckt und auch fleißig mit unseren Leuten auf dem Discord-Server gechattet. Da haben wir einen eigenen Kanal, neue Folgen, wo die Leute darüber chatten, während sie die Folge gucken. Das macht immer sehr viel Spaß. Das heißt, wenn jetzt hier einer zuhört und das auch gerne miterleben möchte, dann ist er herzlich eingeladen auf unserem Discord-Channel. Und ja, also was soll man sagen, die Synchronisation top, neue Con-Folgen top. Also die Staffel startet mit einer sehr schönen Folge. Ich würde sagen, da kann man doch nur rundum zufrieden sein, oder? Ja, definitiv. Also die erste Folge, ich habe tatsächlich jetzt die erste und die zweite Folge, die liefen, geguckt. Danach hatte ich leider nicht die Zeit, aber man hatte die Möglichkeit, in der Mediathek die Sachen auch immer nachzugucken. Also das ist auch immer toll, dass man da jetzt momentan Zugriff auf neue Folgen hat. Aber die erste Folge, die man da alle gemeinsam geguckt hat, das war schon ein cooles Erlebnis. Und es ist auch eine etwas andere Folge von der Storyline, die dahinter steht. Ja, das hat dann Spaß gemacht. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich habe ebenfalls die ersten beiden Episoden gesehen. Bin natürlich jetzt gespannt, wie es weitergeht mit den restlichen Folgen. Aber die ersten beiden haben schon mal einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Ja, also ich meine, allein, dass man Detective Conan wieder im Fernsehen sieht, ist natürlich einerseits toll. Dann mit 9 Folgen ist nochmal fantastisch. Und mit den altbekannten Sprechern und alles so, wie man es eigentlich kennt, ist auch mega. Mir gefällt es vor allem auch sehr gut, dass die Türanimation in der Mitte mit dabei ist, dass die Vorschau am Ende enthalten ist. Ich glaube, solche Sachen, die bei der 5. Staffel noch nicht dabei waren, also ein paar kleine Boni. Ja, aber also der Hype ist da und ich hoffe, dass er auch bei euch da ist, ihr, die diesen Podcast hier hören, und ja, schaut gerne weiter rein. Ich hoffe, dass wir auch regelmäßig dann über neue Folgen berichten können. Falls euch das Ganze interessiert mit der Staffel 6, haben wir auch einen eigenen Podcast dazu gemacht, hatte ich ja schon angerissen, zur Staffel 6, Themenpodcast, wo ihr gerne reinhören könnt. Genau, und ja, falls ihr nicht die Möglichkeit habt, die Folgen zu schauen, wie gesagt, Montag bis Freitag immer 18.50 Uhr auf ProSiebenMax, dann könnt ihr natürlich die ProSiebenMax Mediathek nutzen oder das auch bei Join gucken. Da sind die Folgen immer 2 Wochen lang abrufbar, rund um die Uhr, und ja, ein bisschen Werbung natürlich drin, es sei denn, ihr habt ein Premium-Abo, dann gibt es keine Werbung. Oder ihr habt einen Adblocker, wobei ich gar nicht weiß, ob das so funktioniert. Ich vermute nicht. ja, Genau. Und falls ihr eine Quotenbox habt, zu Hause haben solltet, wo eure TV-Quoten gemessen werden, dann solltet ihr umso mehr einschalten. Wenn ihr keine Quotenbox bei euch zu Hause stehen habt, dann solltet ihr auch einschalten. Aber dann vielleicht doch eher den Schwenk in die Mediathek wagen, falls es euch so ein bisschen egal ist, ob ihr dann sagt, ja, ich gucke jetzt hier, ob ich jetzt im TV gucke oder in der Mediathek. Dann würde ich vielleicht sagen, doch eher Mediathek, weil da wird jeder Zuschauer gemessen. Und ja, wenn wir da gute Einschaltquoten natürlich einerseits im TV haben, aber andererseits auch in der Mediathek, dann unterstützt das natürlich das Zeichen, dass Detective Conan-Fans da sind, präsent sind, die Folgen gucken und am Ball sind und weitere neue Folgen haben wollen. Und ja, deswegen lasst uns zeigen, dass wir da dahinter stehen und einschalten, einschalten, einschalten. Mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Genau. Und achso, Crunchyroll, wie gesagt, die DVD-Box wurde verschoben, zwecks, wann die neuen Folgen da zu sehen sind. Und im Crunchyroll Streaming weiß man Stand heute auch noch nicht, wann die Folgen da zu sehen sein werden. Wahrscheinlich in Einklang mit dem DVD-Box-Release, nehme ich an. Aber zumindest ist da derzeit nicht abzusehen, wann die Folgen da gezeigt werden, weil ich oft danach gefragt werde auf Social Media, wann die Folgen denn bei Crunchyroll kommen. Natürlich einerseits DVD, aber andererseits Streaming weiß man tatsächlich leider noch nicht. Genau. Und wir twittern natürlich, twittern bei Facebook und bei Instagram, kriegt ihr natürlich täglich bei Conan News die aktuellen TV-Hinweise. Das heißt, da verpasst ihr nichts, wenn ihr uns da folgt. So, das waren alle Hinweise. Puh, kann ich nach Hause gehen. Tschüss. Nein, bleib hier. Ja, ich bleib doch noch hier, genau. Gut, damit kommen wir zum Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir auch wieder eine größere exklusive Lizenz-News am Start im letzten Monat, denn es wurde jetzt endlich offiziell angekündigt, dass Wild Police Story, Detective Conan Wild Police Story, das Spin-Off zum Spin-Off Zero's Tea Time in Deutschland endlich erscheint. Wir haben ja hier im Podcast schon mehrmals darüber geredet. Es thematisiert die Zeit an der Polizeiakademie in der Vergangenheit von eben Zero, Bourbon, Toro Amuro, Rei Furuya, wie er mit richtigen Namen heißt, zusammen mit seinen vier Freunden, Jinpei Matsuda, Kenji Hagiwara, Hiromitsu Murofushi, aka Scotch und Wataru Date. Und dieses Spin-Off erschien in Japan von 2019 bis 2020 in 13 Kapiteln, die ungefähr die Länge haben von Zero's Tea Time, und erschien dann auch Ende 2020 in 2 Bänden. Und daher lässt sich vielleicht auch eine Sache begründen, die bei diesem deutschen Release einzigartig ist. Denn Egmont Manga hat angekündigt, sie werden beide Bände in einem einzigen Doppelband veröffentlichen. Denn wenn man sich das schon überlegen kann, die Kapitellänge ist ungefähr so wie Zero's Tea Time, also circa 12 Seiten pro Kapitel und nur 13 Kapitel, und das auf 2 Bände aufgeteilt, muss man ja sehen, Zero's Tea Time hat 10 Kapitel pro Band. Also sind die Einzelbände schon ein bisschen dünner gewesen, und selbst wenn man die jetzt zusammentut, hat man damit noch keine 2 Bände Zero's Tea Time beisammen. Und deswegen könnte man sich vielleicht für diese Doppelbandform entschieden haben. Er kostet aber trotzdem ein bisschen mehr als sonst. Der Doppelband kostet 12 Euro und soll im August 2023 erscheinen, beziehungsweise da gibt es schon ein genaues Datum, was wir dann gleich in einer anderen News dazu kommen. Und das Spin-Off wird übersetzt von Josef Scharnel. Ich muss ja persönlich sagen, Doppelband ist ja eigentlich ganz cool, aber dass man da so einen ganzen Sonderweg geht, weiß ich nicht, wie ich das finde. Und eben natürlich 12 Euro, wobei man dazu sagen muss, wenn es 2 Einzelbände gewesen wären, dann hätten sie wahrscheinlich wie Zero's Tea Time beide 7 Euro gekostet. Das wären dann 14 Euro. Obwohl man ja nicht so viel Inhalt hat wie bei einem Zero's Tea Time Band. Von daher ist es vermutlich preistechnisch trotzdem die bessere Variante für den Konsumenten im Endeffekt. Ich hoffe nur, dass die Q&As, Gosho Aoyama hatte immer ein Q&A am Ende jedes Bandes, ich hoffe nur, dass die jetzt nicht hinten übergehen, weil wenn man so 2 Bände in Doppelband packt, dann wollen sie ja wahrscheinlich nicht in der Mitte irgendwie so ein 55-Fragen-Q&A haben. Das wäre vielleicht ein bisschen unpassend, sondern müsste man das ja beides ans Ende schieben. Und ich hoffe, dass das nicht irgendwo hinten übergeht. Aber natürlich so Allgemein ist es natürlich toll, dass die Just Tea Time jetzt endlich zu uns nach Deutschland kommt. Das stimmt. Also es ist wirklich toll. Ich freue mich darauf. Ich fand eigentlich auch im ersten Moment die Idee mit dem Einband gar nicht schlecht. Ist halt ganz cool, wenn man dann so einen etwas dickeren Band da stehen hat. Also quasi wie so ein Special. Aber es stimmt, was Lasse gesagt hat, dass man dann schon die Sorge haben muss, ob da nicht ein paar von den Extras hinten drüber fallen. Und das wäre schade, weil im Endeffekt wäre das dann von. Die sind halt nun mal schon weniger Kapitel und weniger Inhalt grundsätzlich, dann wäre das schon prozentual gesehen relativ viel Inhalt, der wegfallen würde. Ich hoffe, dass sie da eine gute Lösung finden und dass sie es am Ende gut umsetzen, aber dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Veröffentlichung. Ja, also ich freue mich natürlich auch. Wild Police Story kenne ich persönlich noch nicht. Von daher bin ich umso gespannter, was mich denn da erwartet. Ich bin ja sehr, sehr großer Fan tatsächlich auch von Zero's Tea Time. Weiß natürlich, dass Wild Police Story in eine andere Kerbe schlagen wird und die Bände natürlich auch deutlich dünner sind. Ich finde aber, vielleicht unpopular Opinion, dass die Doppelbandlösung tatsächlich sehr gut. Man hat natürlich dadurch auch ein bisschen an Release-Potenzial verschenkt, dadurch, dass man halt nur einen Monat sozusagen neues Conan-Material rausbringt, wo man auch hätte 2 Monate im Programmplan hätte füllen können. Andererseits, wenn man Band 1 im einen Monat veröffentlicht, dann denken vielleicht viele, die ja, in den Manga-Laden gehen oder in den Buchhandel, sehen dann Band 1 und denken sich, oh, noch ein weiteres Spin-off mit so und so vielen Bänden, keine Ahnung, möchte ich mir nicht kaufen. Wenn die jetzt den Doppelband direkt sehen, dann und hinten drauf steht, ja, abgeschlossener Doppelband, ja, All-in-One-Exclusive-Paket sozusagen, dann greifen vielleicht doch mehr zu. Also so als Verkaufsargument vielleicht gar nicht mal so schlecht, denke ich. Preis finde ich dementsprechend auch okay, 12 Euro für so ein Doppelband. Ich meine, selbst wenn sie dünner sind, ist es nun mal ein Doppelband und ich stimme Lasse da auch zu, wenn sie das vereinzelt veröffentlicht hätten, hätte das locker 7 Euro gekostet. Also, ich glaube sogar sehr genau 7 Euro, wenn man das einzeln veröffentlicht hätte. Ja, genau, also ist abgeschlossen, kann man sehr schnell lesen. Ich glaube, man braucht auch kein Wissen aus Zero's Tea Time, oder? Wenn mich dann nicht alles täuscht. Also kann man tatsächlich lose so loslesen. Ja, im Prinzip schon. Ein bisschen Vorwissen aus Detective Conan wäre vielleicht gut, aber aus Zero's Tea Time braucht man gar nichts. Ja, okay, genau. Dann passt das ja eigentlich perfekt. Natürlich ein bisschen schade, dass man das Potenzial mit Film 25, der ja auf diese 5 Freunde so, ja, mehr oder weniger eingeht, dass man diese Chance ein bisschen verpasst hat. Der Film lief ja jetzt dieses Jahr im Kino in Japan, Deutschland und die DVD-Blu-ray-Release ist ja jetzt im Dezember und bis dann Wild Police Story im nächsten August erscheint, ist es ja tatsächlich noch eine ganze Ecke hin. Ja, ist natürlich manchmal aus ja, Ablauf organisatorischen Gründen nicht anders handelbar. Ja, andererseits hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen Vorlaufzeit gehabt, um das so in Einklang zu bringen. Aber das ist natürlich nur Detailkritik sozusagen. Ich freue mich sehr, dass das Spin-off kommt, dass wir die beiden Bände haben. Und ja, das war für mich auch so der nächste logische Schritt, wenn man etwas veröffentlichen möchte, wo Jaiba mich ja voll aus den Socken gehauen hatte, weil das so relativ unerwartet kam. Also Zero's Tea Time war für mich immer relativ klar, dass es ein guter Einstieg ist. Wild Police Story natürlich auch. Und als nächstes hätte man natürlich noch in der Pipeline Honey no Hanzawa-san, das weitere Spin-off, das aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das so gut funktionieren würde, um ehrlich zu sein. Muss man dann wahrscheinlich auch sehen, wie sich die anderen Spin-offs verkaufen und dann gucken, ob so ein komödiantisches Spin-off hier Fuß fassen könnte. Kleiner Fun Fact, deine Sorge bezüglich dieses mit oh, noch eine neue Serie und dann denkt man irgendwie Band 1 und da kommen jetzt wieder viele, die hatte man scheinbar beim französischen Publisher auch, denn als die Wild Police Story veröffentlicht haben, haben sie gleich aufs Cover gedruckt, nicht einfach nur Band 1, sondern gleich Band 1 von 2. Ja, gut, schön. Ja. Finde ich gut. So kann man es natürlich auch lösen. Ja. Ja, das sollte man bei Conan dann auch mal machen. Band 1 von 135 oder wie viel es am Ende werden. Und alle so, uff. Ja. Schön. Das wäre witzig. Und wo ich die News gerade angesprochen habe, kommen wir zu der News über neue Termine von kommenden Detective Conan Manga-Veröffentlichungen. Denn Egmont Manga haben inzwischen auch ihr Frühjahresprogramm 2023 angekündigt. Und dementsprechend haben sie auch an die gängigen Händler ihre Daten rausgeschickt, so auch an das Verzeichnis lieferbarer Bücher, VLB, an die meldet eigentlich fast jeder. Und die haben eben ihre Webseite buchhandel.de, wo sie das dann als Rechercheplattform auch veröffentlichen. Und jetzt, wo das Frühjahrsprogramm offiziell angekündigt wurde, sind da auch die ganzen Termine gelistet, die über den Februar 2023 hinausgehen. Bisher waren die nur bis dahin gelistet mit Jaiba Band 6, der im Februar rauskommt, und jetzt geht es eben auch darüber hinaus. Dort bekommen hat ein Termin Jaiba Band 7, wird am 11. April 2023 erscheinen. Am gleichen Tag soll auch als Doppelrelease Detektiv Conan Band 102 veröffentlicht werden, was ein bisschen kurios ist, weil ja der Band 101 für den Januar 2023 angekündigt ist. Das heißt, es wäre zwar genügend Abstand immer jeweils zum japanischen Band, aber dass wir Detektiv Conan-Bände so nah ineinander haben in Deutschland, ist ja eigentlich nicht mehr so, seit wir so aktuell sind mit dem japanischen Release. Muss man sehen, ob sich das vielleicht noch irgendwo verschiebt. Am 5. Juni erscheint Jaiba Band 8. Am 10. Juli erscheint Zero's Tea Time Band 6 in Deutschland. Der Juli 2023, das war ja ursprünglich mal so ein Platzhalterdatum vor noch ein paar Jahren, wo wir nicht gedacht hätten, dass das wirklich erst so spät erscheint, aber wegen Jaiba hatte man jetzt genug Puffer, scheinbar. Dann kommt der raus. Und am 7. August gibt es wieder zwei Veröffentlichungen, dann Jaiba Band 9 und der Wild Police Story Doppelband. Ja, und dann August, was, ne? 7. August. Ich habe dir ja schon in der Vergangenheit gesagt, so diese Doppelreleases, die sind jetzt nicht so sehr meins. Also ich finde, das könnte man vielleicht ein bisschen besser verteilen, aber ich würde mal vermuten, vielleicht gibt es noch eine Verschiebung bei Band 102, wie gesagt. Du glaubst, es gibt nur eine Verschiebung bei Band 102, der Rest bleibt? Ich weiß nicht, man könnte ja mittlerweile bei den ganzen Verschiebungen, die wir so erlebt haben, auch mal so eine Art Wettspiel da zu starten, welche von den Terminen wirklich eingehalten werden. Also ich bin gespannt, was am Ende sich bewahrheitet und was dann doch sich nicht bewahrheitet und ob wir wirklich 50% der Termine einhalten werden können, die hier stehen. Bin ich mal gespannt. Zumindest die Jaiba-Termine waren bisher stabil mit ihrem 2-Monate-Rhythmus. Na gut, dann könnten wir 50% schon geschafft haben. Aber ob es mehr werden, weiß ich nicht. Also wenn man Detektiv Conan Band 102 vom April in den Mai schiebt und den Wild Police Story Doppelband vom August in den September, dann hätten wir in jedem Monat genau einen Release. Oh, das wäre schön. Ja, also muss ich auch genau sagen, das ist so ein bisschen das, was hattest du ja gerade eben auch schon gesagt, Lasse, dass du kein Fan von diesen Doppel-Releases bist. Bin ich auch nicht. Ich hätte tatsächlich lieber jeden Monat neues Conan-Material. Und das muss doch eigentlich meiner Meinung nach dem Verlag auch auffallen. Und ich glaube, also Conan ist natürlich auch das Zugpferd von Egmont. Natürlich die Ranma-1,5 Neuauflage und was sie denn nicht sonst noch haben, dürfte sich auch gut verkaufen. Aber Conan ist ja eigentlich immer, läuft gut. Und ich kann mir vorstellen, dass Jaiba auch gut läuft, beziehungsweise es fällt ja in das gleiche Muster mit rein. Von daher kann man das ja eigentlich so entzerren, dass man jeden Monat da Material hat und dass man uns Fans jeden Monat zum Buchhändler schickt, dass ich dann jeden Monat vor dem Regal stehe mit den Egmont-Neuheiten, mir dann den Jaiba-Band in einem Monat mitnehme und dann die anderen Neuheiten mir angucke und vielleicht auch noch ein, zwei Bände mitnehme und dann im nächsten Monat wieder da stehe und dann wieder das ganze Regal sehe mit den ganzen anderen Manga und dann auch wieder ein paar andere mitnehme. Weil eben diese Conan-Fans mehr oder weniger das Zugpferd sind, so verstehe, also so zumindest mein Verständnis. Und es wäre ja eigentlich logisch, aus Marketing-Sicht da diesen Weg so zu gehen, als dass man den Conan-Fan einmal im Jahr, um es platt zu sagen, in den Buchhandel schickt und dann kauft er sich alle 10 Bände von Conan, Jaiba, Wild Police Story, die alle an einem Termin erscheinen und geht dann nach Hause und dann geht er die 11 anderen Monate gar nicht mehr in den Buchhandel. Ja, weiß ich nicht. Also bin ich jetzt auch kein Fan von. Man weiß ja vor allem auch, dass die Jaiba-Bände da immer alle 2 Monate erscheinen. Dann kann man ja die Monate dazwischen einfach für Conan nehmen. Also für die Conan Wild Police Story Band 102 Pipapo. Also die Option liegt ja eigentlich auf der Hand. Das ist ja, Jaiba ist ja eigentlich schon bis 2024 durchterminiert, wenn man so möchte, mit allen 2 Monaten. Und wie Lasse sagte, das erscheint ja eigentlich recht zuverlässig. Von daher, ja. Ich finde es gerade auch schade, dass die Termine im April nach Ostern liegen. Sonst wären es halt auch gute Ostergeschenke, wenn sie vor, also wenn der Release-Termin vor den Osterfeiertagen liegen würde. Auch schade. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen viel am Kritisieren hier mit den ganzen Ach, Veröffentlichungsdaten. es ist Vielleicht. unser gut gewachsener und gut gediehener Zynismus, was Termine angeht. Ja, vielleicht ist man auch ein bisschen zu sehr kritisch als Fan. Ich weiß natürlich, dass die Verantwortlichen bei Egmont, aber auch bei Kazé, Crunchyroll natürlich auch andere Sorgen haben, als einen sehr ausgeklügelten Plan mit irgendwelchen Veröffentlichungsdaten zu machen. Und da haben natürlich auch noch ganz viele andere Sachen im Hinterkopf, die sie beachten müssen bei den ganzen Bänden und so weiter, dass da irgendwelche Coverbilder freigegeben werden, dass die Texte rechtzeitig übersetzt werden, dass die Übersetzer verfügbar sind und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt hier als Podcaster einfaches Daherreden. Ja, und die haben auch andere Zahlen als du, ne? Wer weiß, ob das, was wir denken, was wir persönlich gut finden würden, wie wir einkaufen würden, wirklich der Allgemeinheit entspricht. Ja, also es wäre ja natürlich auch nur meine Marketingstrategie. Ob sich das natürlich, wie du sagst, mit den Zahlen dann deckt, ist die andere Sache. Vielleicht ist es ganz klug, den Conan-Fan einmal im Jahr hinzuschicken, weil ansonsten kauft der geneigte Conan-Fan, der geht ja vielleicht gar nicht jeden Monat hin, sondern geht nur alle 3 Monate in den Laden, selbst wenn monatlich irgendwas zu Conan und Jaiba erscheint. Und dann verpasst er die ganzen Releases. Kann natürlich auch so rum sein, wer weiß das schon. Also, ja, Egmont vielleicht. Ich hoffe, sie haben da irgendwelche Zahlen dazu. Würde mich mal interessieren. Eine Veröffentlichung war bei diesen ganzen Terminen jetzt noch nicht dabei, denn obwohl der aktuelle Termin im Februar wahrscheinlich nicht gehalten werden kann, es handelt sich dabei nämlich um das Detective Conan Artbook, Detective Conan The Complete Colorworks 1994 bis 2015. Wir erinnern uns, im Oktober 2021 konnten wir jetzt dann mit Egmont Manga ankündigen, dass das Buch in Deutschland erscheint, voraussichtlich damals im August 2022. Zu einem super Preis von 32 € für so ein sehr großes Buch mit vielen Farbzeichnungen. Im Juni 2022 wurde der Termin dann im Egmont Shop auf den 10. Dezember diesen Jahres verschoben. Inzwischen steht der 10. Februar 2023 im Shop als Termin, aber ob der gehalten werden kann, ist fraglich, denn als Egmont und Manga ihren Livestream gemacht haben, wo sie das gesamte Frühjahrsprogramm vorgestellt haben, wurde bei der Vorstellung von Wild Police Story im Chat des Livestreams auch gefragt, was ist eigentlich mit dem Detective Conan Artbook, weil das jetzt schon so oft verschoben wurde. Und da haben sich Marco Walz, der verantwortliche Redakteur, und Michael Cheng, der Programmleiter bei Egmont Manga, die in diesem Livestream anwesend waren, dazu geäußert. Marco Walz hat erklärt, dass das daran liegt, dass es Datenprobleme gibt, in dem Sinne, dass der Lizenzgeber Egmont Manga noch nicht die nötigen Daten geliefert hat, die sie brauchen, um dieses Artbook anzufertigen. Und er sagte, Zitat, da müssen wir jetzt das Wartespiel spielen. Und sobald sie diese Daten haben, legen sie los, sich dran zu machen. Und sie werden den Publisher in Japan deswegen weiterhin, Marco Walz sagte so salopp, sie wollen hier weiter auf den Sack gehen. Also sie wollen da, sind da auf jeden Fall am Thema dran. Und Michael Cheng sagte dazu, ja, ist natürlich klar, dass solange sie die richtigen Daten nicht haben, sie das natürlich nicht machen können, weil sie wollen natürlich, dass es gut aussieht. Und das ist jetzt schwierig, das war noch nicht ersichtlich, als sie das Buch lizenziert haben. Aber sie wollen das alles richtig gut machen, weil sie gehen davon aus, dass das Artbook nicht ein Produkt ist, was nach einer Woche wieder vom Markt verschwindet, sondern was ein längerfristiges Produkt ist. Und deswegen wollen sie es komplett richtig haben. Und deswegen warten sie, Zitat, bis dann alles seine Richtigkeit hat und wir mit guten Daten arbeiten können und halt dann ein geiles Artbook am Ende rausstellen können. Ja. Konkret sind sie jetzt nicht darauf eingegangen, ob dieser 10. Februar-Termin jetzt gehalten werden kann. Wenn man sich das aber so angehört hat, wie sie darüber geredet haben, und man kann das auch bei uns im Newsblog nachlesen oder halt den Stream nachgucken, dann klingt das doch eher so, als wäre das Artbook aktuell so in der Schwebe und man kann es nicht genau sagen, wann es erscheint. Was natürlich sehr schade ist, aber Michael Cheng, wenn der sagt, das war vorher nicht absehbar, dann ja, dann kommt das auch scheinbar für Egmont Manga ziemlich unerwartet. Ich habe eine Frage, was die Begrifflichkeiten lizenziert angeht. Wenn die sagen, die haben das schon quasi die Lizenz, das lizenziert, dann heißt es, sie haben schon Geld dafür ausgegeben, richtig? Weil sie die Lizenz quasi schon gekauft haben, oder? Weil ich frage mich halt, ob es irgendwie noch die Option geben könnte, dass Egmont sagt, du, das wird einfach nichts mehr. lassen das jetzt komplett bleiben oder ob sich das für Egmont nicht mehr lohnt, weil sie halt schon Geld da reingesteckt haben. Ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, wie man das, also ich kann mir das so vorstellen, ohne eine Ahnung zu haben, dass sie, wenn sie es lizenziert haben, haben sie einen Vertrag unterschrieben mit dem japanischen, mit Tugakugan. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sie dann in dem Vertrag drinsteht, dass sie die Daten übermittelt bekommen, das in irgendeiner Art und Weise veröffentlichen dürfen und so weiter und so fort. Und irgendwann später stellt dann wahrscheinlich Shogakukan die Rechnung an Egmont Manga. So stelle ich mir das vor. Und das macht dann die Buchhaltung, also unabhängig von Marco Walz und Michael Schengen, dass es dann später abgerechnet wird. Also so rum vermute ich, dass es laufen wird. Aber ich habe auch, wie gesagt, gar keine Ahnung. Von daher vermute ich mal, dass einfach die Daten noch nicht übermittelt wurden. Also, ne, also der zweite, also Vertrag ist unterzeichnet. Ja, das Artbook darf veröffentlicht werden. Shogakukan übermittelt die Daten und was weiß ich was. Und der Step hinkt einfach gerade irgendwie, aus welchen Gründen auch immer. Und keine Ahnung. Natürlich könnte wahrscheinlich Egmont dann vom Vertrag zurücktreten. Dann wird auch keine Rechnung gestellt oder so. Aber ja, also an Egmont Mangas Stelle würde ich tatsächlich auch dann warten, weil das Artbook, ich habe es ja schon auf Japanisch hier, das ist tatsächlich die Wucht. Und das zu veröffentlichen, man hat das tatsächlich ein langfristiges Produkt am Markt, das man veröffentlichen kann. Man sieht das ja vielleicht, wenn ihr mal bei eurem Buchhändler, Manga-Händler seid. Da gibt es ja auch diverse Bücher in diesem Format von Super Mario, glaube ich, Zelda, Splatoon, diese Art. So wird das ja bei Conan dann auch sein. Ich habe jetzt nur diese Videospielbeispiele, sorry. Ich weiß nicht, ob es im Manga-Bereich auch schon ähnliche Artbooks in dieser Größe gab, weil das von Conan ist tatsächlich sehr groß. Und das hat tatsächlich ein langfristiges Produkt, das man immer wieder verkaufen kann, das man dann immer gut nachdrucken kann, sofern die Nachdruckkapazität da ist. Das ist bei Egmont Manga ja auch so eine Frage. Aber ja, also das lohnt sich schon, das zu veröffentlichen, und deswegen wäre ich da an Egmont Manga Stelle auch hinterher und würde mich darum kümmern, dass das in Deutschland veröffentlicht wird. Und als Fan würde ich mir das, wenn ich das nicht schon auf Deutsch, auf Japanisch hätte, ich bin da schon noch am Überlegen, ob ich es mir auf Deutsch noch holen werde, ob der Mehrwert groß genug ist. Aber wenn ich es nicht hätte, dann würde ich es auf jeden Fall kaufen, weil das so gute Zeichnungen einfach sind von Aoyama, die, ja, die man einfach nicht in seiner Sammlung missen kann. Also ich würde mich auch auf jeden Fall freuen. Das ist wirklich was Einzigartiges und was Cooles zu haben. Aber trotzdem frage ich mich halt, wie viel Ausdauer da, was so wirklich der Grund dahinter ist, weil es wirkt für mich schon nach einem als wäre es ein größeres Problem. Es klingt irgendwie für mich, als hätte jemand die PDF-Datei geschrottet oder so ein Käse, die da eigentlich zugesendet werden muss, oder es wäre da irgendwie was verloren gegangen. Aber ja, vielleicht ist es das auch nicht und es ist einfach, keine Ahnung, der Verantwortliche ist irgendwie im Urlaub oder sowas in der Richtung. Die haben halt die Daten per Diskette nach Deutschland geschickt vom Zoll abgefangen oder so. Ja, nee, also ich hoffe, die machen das per E-Mail oder irgendwelche, also natürlich gesicherte E-Mail oder irgendwelche Online-Tools oder so, keine Ahnung. Aber ja, was der genaue Grund ist, ja. Da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, wenn sich da Neuigkeiten zu ergeben. Also glaube ich nicht, dass es da noch Neuigkeiten geben. Also bis auf, dass der Release-Termin dann irgendwann mal feststeht. Aber ich meine, Verzögerung ist ja eigentlich jetzt recht final auf unbekannt verschoben mit keine Daten da. Und wenn die Daten da sind, dann werden ja nicht wirklich Egmont irgendwann twittern. Ja, wir haben die Daten bekommen, wir machen uns dran, Release-Termin gibt's bald, sondern es wird einfach irgendwann ein Release-Termin angekündigt. Wahrscheinlich in einem halben Jahr, wenn das nächste Programm dann steht. Und dann werden wir den einfach so mitgeteilt bekommen. So vermute ich's, aber keine Garantie für nichts. Ja, das kann gut angehen. Und spätestens, wenn der dann endlich im Laden erhältlich ist, dann werden wir auch noch eine News dazu machen und natürlich auch hier wieder im News-Podcast darüber sprechen. Dann hatten wir in diesem Monat noch die Release-News zu einem Doppel-Release. Am 12. Oktober 2022 sind die Heiji und Kazuya Selection, ein neuer Detektiv-Con-Sonderband, und Yaiba Band 4 hier bei uns in Deutschland erschienen. Wir haben zu beiden Releases auch Themenpodcasts gemacht in ganz unterschiedlicher Besetzung. Philipp, du konntest leider beim Heiji und Kazuya Podcast nicht dabei sein. Wie fandest du denn den Sonderband? Ja, ich habe ja auch gelesen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht tatsächlich beim Lesen, weil ich mir auch nicht mehr an die Details aller Fälle erinnern konnte, und Heiji-Fälle haben ja immer ja, sind halt immer sehr, sehr genial, muss man halt sagen. Ja, von daher hat es mir großen Spaß gemacht, auch die Zusammenstellung. Es geht für mich so ein bisschen Hand in Hand mit Best in the West und funktioniert da sehr gut. Ich meine, der Heiji Kazuha-Fokus ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob Kazuha damit auf dem Cover hätte stehen müssen. Passt aber auch, also von daher, ja, einfach paar Heiji-Fälle zu haben, gebündelt in einem Band, der auch wirklich dick ist und für den Preis unschlagbar ist, also da macht man nichts verkehrt. Und wenn man Heiji-Fan ist oder richtig gute Fälle lesen möchte, macht man da nichts verkehrt. Kauft euch am besten noch Best in the West dazu, dann seid ihr sehr, sehr gut beraten. Und ja, wie war euer Fazit im Podcast? Ähnlich, hoffe ich. Oh, puh. Ähnlich, genau, ja. Sehr positiv, aber auch das mit Kazuha, gerade so 3 Tage mit Heiji-Hattori, die beiden Fälle, wurden da auch kritisiert, ob die jetzt wirklich in der Heiji und Kazuha Selection so gut reinpassen. Wenn ihr dazu die vollständige Meinung hören wollt von mir, Olli, Johannes, Wiebke und unserem Gast Jens, dann hört gerne in den Themenpodcast rein zur Heiji und Kazuha Selection. Und wenn ihr die Meinung von mir, Philipp und Jens zu Yaiba Band 4 hören wollt, dann hört gerne in diesen Themenpodcast rein. Und kaum ist ein Yaiba Band in Deutschland erschienen, steht natürlich schon der nächste Release vor der Tür, dem 2-Monate-Rhythmus sei Dank. Yaiba Band 5 erscheint am 10. Dezember. Wäre ursprünglich auch ein Doppelrelease gewesen mit dem Artbook, wenn das irgendwie geklappt hätte. Und zu Yaiba Band 5 konnten wir erneut in Zusammenarbeit mit Egmont Manga exklusiv das finale Cover und die Inhaltsangabe auf der Rückseite vorab veröffentlichen. An dieser Stelle nochmal ganz vielen Dank an Egmont Manga dafür, dass das alles möglich war. Auf der Insel Ganryujima schwelgt Musashi in Erinnerung an vergangene Zeiten. Er will Yaiba und den anderen gerade das Grab des großen Kriegers Kojiro Sasaki zeigen. Da steht dieser plötzlich leibhaftig neben ihnen. Wiederbelebt durch Onimaru fordert er Musashi zu einem unfairen Kampf heraus. Ja, am 10. Dezember erscheint der Band in Deutschland und dazu machen wir natürlich dann auch wieder einen einen Themenpodcast. So. Dann würde ich noch einmal kurz auf das Detektiv-Con Weekly eingehen wollen, zu dem Fall, der in Japan Ende September, Anfang Oktober erschienen ist. Auf Deutsch ist er zum Zeitpunkt der Aufnahme leider noch nicht vollständig erschienen, deswegen ist bei den letzten Kapitel habe ich auf Japanisch gelesen, aber auf Deutsch ging das leider noch nicht, weil Egmont Manga mal wieder sehr große Verzögerung hatte. Das erste Kapitel ist noch nur mit einem Tag Verspätung erschienen. Das erschien in Japan am 28. September. In Deutschland wäre das ursprüngliche Erscheinungsdatum der 3. Oktober dementsprechend gewesen. Das ist aber natürlich ein Feiertag in Deutschland, der Tag der Deutschen Einheit. Und deswegen ist das Kapitel am 4. Oktober erschienen. Das kann man, glaube ich, verstehen, diese Verzögerung. Bei Kapitel 1101 war die Verzögerung dann nochmal größer. In Japan am 5. Oktober, in Deutschland am 24. Oktober. Egmont Manga hat sich dazu überhaupt gar nicht geäußert. Normalerweise haben wir das ja hier, ja, das Kapitel erscheint nicht. Einen Tag später fragt ein Fan dann nach und dann kommt irgendeine Begründung. Diesmal haben Fans nachgefragt, es kam keine Begründung und erst am 10. Oktober wäre der eigentliche planmäßige Release gewesen und Egmont Manga hat sich erst am 18. Oktober geäußert. Die Verspätung resultierte aus einer Kombination aus Verzögerung bei Datenlieferungen und Übersetzung. Und als Ersatztermin der 24. Oktober, da ist das Kapitel auch erschienen. Sie haben dann gesagt, sie wissen noch nicht, ob das Folgekapitel 1102 dann auch am gleichen Tag erscheint oder ob es sich noch verzögert. Ja, es ist nicht am gleichen Tag erschienen und es ist auch eine Woche später nicht erschienen, am 31. Oktober ist das Kapitel auch nicht erschienen. Ja, vielleicht, wenn ihr diesen Podcast am Sonntag hört, vielleicht kommt es dann morgen raus, am Montag, dann wieder auch eine Woche später. Dazu hat sich Egmont Manga auch gar nicht geäußert, also mal wieder sehr frustrierend das Ganze. Dass sich da auch teilweise gar nicht zu äußern, schade zu diesem Fall mit Kapitel 1100, dass das jetzt so von Schwierigkeiten geplagt war. Ja, sehr frustrierend und natürlich auch mal wieder die mangelnde Kommunikation besonders frustrierend. Ja, also ich weiß nicht, wir haben schon so häufig darüber gesprochen, wie wichtig Kommunikation ist. Das ist jetzt halt das extrem negative Beispiel dafür, wie man halt nicht kommuniziert und was das auch dann für Folgen hat. Im Endeffekt sitzt man dann da, würde gerne weiterlesen, guckt immer wieder und ist frustriert, weil man es nicht findet. Das überschattet dann irgendwie diesen Fall. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wenn ich mir den Fall angucke oder mir den nochmal durchlesen würde, würde mir immer in Erinnerung bleiben, wie viel verspätet dieses Kapitel gewesen ist. Kann natürlich sein, dass das jetzt so bleibt, dass die Kapitel auch weiterhin verspätet kommen und sich dieser normale Rhythmus nicht mehr einstellt. Das wäre schade. Dann würde man das natürlich irgendwann wieder vergessen. Aber wenn es eine Ausnahme bleibt, was ich jetzt hoffe, dann bleibt das natürlich gut in Erinnerung. Ja, ich stelle mir manchmal vor, wie das wäre, wenn wir tatsächlich einen wirklichen wöchentlichen Release hätten, wie es Detective Conan Weekly ja eigentlich andeutet. Nicht mit den Aoyama-Pausen, sondern wenn wir, sage ich mal, vor 10 Jahren so ein Angebot gehabt hätten mit den aktuellen Bedingungen, da wären die Verschiebungen, die würden sich so doll überlappen die ganze Zeit und das wäre einfach ein heiteres Durcheinander. Heiter nicht, sondern ein schreckliches Durcheinander. Ja, ist natürlich wirklich, wirklich schade. Andererseits muss man natürlich sagen, dass Detective Conan Weekly schon ein sehr, sehr, sehr geniales Angebot ist. Als Simulpub der aktuellsten japanischen Kapitel auf Deutsch, also nahezu zum Release-Tag, zum japanischen Release-Tag. Von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, Detective Conan Weekly zu unterstützen, dann macht das gerne und unbedingt, auch wenn die ganzen Verzögerungen immer da sind. Es lohnt sich und man hat die Kapitel dennoch sehr, sehr, sehr weit, bevor sie denn mal in Deutschland im Band regulär erscheinen. Durchaus, ich nehme an, über ein Jahr im Voraus. Und das lohnt sich einfach und ist einfach ein super Angebot von Egmont einfach. Von daher, ja, bleibt natürlich zu hoffen, dass sich die Verzögerungen ja, einstellen und dass es besser wird, aber ja, klar, ist natürlich, viele Faktoren sind da immer, haben Einfluss darauf und ich kann auch verstehen, dass es natürlich auch von Egmonts Seite wahrscheinlich sehr frustrierend ist, dieses Projekt zu haben, was immer so, ja, auch schwierig zu betreuen ist. Da muss man gucken, dass Apple, Kobo und so weiter die Daten oder Amazon, Google auch, die Daten rechtzeitig veröffentlichen, dass alles irgendwie da ist, dass das zeitnah übersetzt wird am Wochenende und ja, dass es alles irgendwie hinhaut, dass die Daten aus Japan natürlich auch da sind. Und ja, das ist wahrscheinlich für alle Seiten immer so ein bisschen ein Gezurre und ein Ringen. Von daher, ja, nochmal der Aufruf, wenn ihr das unterstützen könnt. Und ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich frage mich halt, ob man da nicht irgendwie, ich meine, es wird ja wahrscheinlich, wenn sie sagen Daten und Probleme in der Übersetzung, wird es ja vermutlich sein, dass es Personalausfall gab. Also das wäre jetzt so das, was am naheliegendsten ist für so eine Verspätung. Also dass Leute krank geworden sind, nicht arbeiten konnten und das dann halt nicht von anderen gestemmt werden kann. Ich frage mich dann halt, ob das Projekt dann irgendwie dann doch am Ende zu ambitioniert ist mit der einen Woche. Ob es nicht dann gesünder wäre zu sagen, wir machen 2-Wochen-Rhythmus oder sowas in der Richtung. Bei den Pausen von Aoyama geht das ja auch. Das wäre ja sogar dann trotzdem immer noch relativ schnell und es wäre vielleicht auch endlich mal vernünftig Zeit für die Leute und die würden sich vielleicht auch nicht überarbeiten. Ich kann mir halt immer nicht vorstellen, wie viel Arbeit dafür reinfließt. Und gerade wenn du das Wochenende erwähnst, ich weiß nicht, wie wohl ich mich damit fühle, wenn Leute für meine Unterhaltung das Wochenende durcharbeiten müssen. Da hätte ich dann lieber, dass sie 2 Wochen brauchen und nicht nur am Wochenende dafür arbeiten müssten. Also so ein vernünftiges, gesunden Rhythmus, den fände ich halt dann schön. Ich meine, es ist bisher noch nicht in dem Maßstab so groß, glaube ich, vorgekommen. Es gab zwar immer mal wieder Verzögerungen, aber so lang war jetzt, glaube ich, das erste Mal, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber ja. Mit dem, dass da Leute am Wochenende dafür arbeiten, finde ich tatsächlich auch, also natürlich, ja, ist natürlich ein bisschen schwierig auch gerade deswegen, weil die Weeklies, wie gesagt, so unregelmäßig kommen und man sich da als Übersetzer natürlich auch oder als Team, das dahinter steht, natürlich auch nicht dann darauf verlassen kann, dass man jede Woche etwas zum Übersetzen hat, sondern man hat dann irgendwie alle, ja, dann hat man 3 Wochen am Stück was zu übersetzen und dann ist wieder 1,5 Monate Pause, so wie es ja momentan irgendwie um und bei ist. Und das ist natürlich auch sehr blöd dann, da muss man sich irgendwie die Wochenenden dann blocken und weiß das ja auch gar nicht so weit im Voraus und das ist irgendwie, ja, andererseits, wenn man dann 2 Wochen oder 3 Wochen später das veröffentlicht, ist natürlich auch noch zeitnah, würde auch passen. Andererseits hat man dann die Dringlichkeit nicht und wer weiß, ob sich dann nicht auch verzögert, weil man dann diesen Puffer natürlich ausnutzt, den man da aus Verlagsseite hat. Man kennt das ja, wenn man irgendwelche Deadlines hat, dann macht man das ja nicht, wenn die Deadline verlängert wurde, dann direkt am ersten Tag, wo die Deadline verlängert wurde. Nein, man macht das am letzten Tag der neuen Deadline. Ja, ist halt so ein bisschen die Frage, wie man das handhabt. Ich finde es einfach cool, dass es das Projekt gibt und dass es funktioniert, wenn auch nicht reibungslos. Und natürlich kann man es irgendwo. Ich wüsste auch persönlich gar nicht, wo man das verbessern sollte oder könnte. In der Kommunikation vielleicht. Das wäre so das, was man sich am ehesten wünschen könnte. Ansonsten, ja, ist wahrscheinlich so eng getaktet, dass ich da auch nicht drinstecken möchte. Man hat natürlich auf Redakteursseite von Egmont Manga natürlich auch noch andere Dinge zu tun, als den ganzen Tag immer den Detective Conan Weeklies hinterher zu rennen, sondern man betreut ja noch andere Manga-Serien und hat im Betriebsauflauf auch noch anderes zu tun und hat auch ein Privatleben und sonstiges, dass man da nicht die ganze Zeit sich nur um Weekly kümmern kann. Von daher kann ich dann mal verstehen, dass mal dieses Feedback ausbleibt, aber grundsätzlich sollte das halt schon vorhanden sein und gerade bei so einem eng getakteten Ablauf muss dann eigentlich jeder Schritt sitzen, ist dann nun mal so. Und da braucht man auch die Kapazität dafür und ja, ist. Ja. Da kann man lange drüber diskutieren, da könnten wir einen eigenen Podcast zu machen. Hey, wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht zu Detective Conan Weekly, als er damals gestartet ist. Und auch ein Jahr später haben wir einen Podcast gemacht, als das Projekt das einjährige Jubiläum gefeiert hatte. Vielleicht sollten wir nochmal einen weiteren Podcast machen. Ja, oder vielleicht auch nicht. Es ist ja auch zum Beispiel durch Urlaub manchmal dann schwierig, weil so wenig Leute bei Egmont Manga arbeiten und das ist jetzt nicht so einfach dahergesagt, sondern wirklich, es gab schon mal Verspätungen, wo dann auch Marco Walz auf Twitter angeschrieben wurde, der ist ja sehr aktiv und auch in seiner Funktion als Egmont-Redakteur und der hat dann auch mal bei so einer Verschiebung gesagt, yo, ich bin gerade im Urlaub und ich weiß gerade nicht, was im Büro irgendwie abgeht, aber sobald ich irgendwie wieder arbeite, checke ich das mal nach mit der Verschiebung, also scheinbar kannst dann auch mal durch sowas dann irgendwie, dann ist irgendwas nicht und der verantwortliche Redakteur ist gerade im Urlaub und die anderen können das dann nicht auffangen vielleicht, weil bei Egmont Manga ja halt auch wirklich nicht viele Leute arbeiten, zumindest so in dem Verlag. Und das ist dann natürlich wahrscheinlich auch schwierig in so einer Situation. Ja, genau, das spielt natürlich noch mit rein. Und ich glaube, bei Egmont ist es ja, also meine ich, dass es da auch keine Person gibt, die tatsächlich für den Twitter-Account so oder Social Media verantwortlich ist, sondern dass das alle Redakteure zusammen machen. Und da ist natürlich auch nochmal schwieriger, wenn man da niemanden hat, der das sozusagen in die Hand nimmt und man dann selber quasi wie als Privat-Account twittern muss. Wäre natürlich dann deutlich einfacher, wenn man da die Person hat, also zumindest mein Wissensstand, dass man da eine Person, wäre natürlich ideal, wenn man eine Person hat, die nur für Social Media und die Kommunikation zuständig ist, die sich dann auch darum kümmern kann. Ja, weil da geht natürlich auch viel Zeit dann drauf, die man dann vielleicht eher da reinstecken möchte, dann das Projekt voranzubringen. Ja, naja, es ist halt immer so eine Sache. Gut, dann möchte ich noch kurz inhaltlich auf dieses Detective Conan Weekly eingehen. Kapitel 1100. Es ist jetzt nicht so ein großer Fall wie Kyoto, zum Beispiel zu Fall 1000, aber es ist ein Fall mit einem alten Bekannten, nämlich Kaito Kid, schlägt wieder zu und diesmal hat er es auf den größten Turmalin der Welt abgesehen, die Siren Splash, die Gischt der Meerjungfrau, die in einer Krone eingearbeitet ist und natürlich wieder von Jirokichi Suzuki ausgestellt wird. Und Conan, Ran und Sonoko dürfen natürlich wieder mal dabei sein. Diesmal hat sich Jirokichi einen Gang des Windgottes ausgedacht, einen riesigen Gang, durch den man kriechen muss, wo Windmaschinen drin sind und der sich automatisch verriegelt, wenn man die Siren Splash aus ihrem Kasten, in den eine Wand eingelassen ist, entfernt. Zuvor treffen Ran, Sonoko und Con auf Azusa, die mit Amuro Sandwiches aus dem Café Poro an das Wachpersonal geliefert hat, weil die sind einfach so unfassbar gut. Und von diesen Sandwiches dürfen sie sich dann auch noch was nehmen, nachdem die Demonstration des Ausstellungsraums und des Windgottesganges abgeschlossen ist. Dort treffen sie dann auf Kaninori Wakita. Der sagt, er ist jetzt da, um das Sushi-Geschirr abzuholen, weil Jirokichi hat sich feinstes Premium-Sushi bestellt. Und es gibt scheinbar keinen besseren Sushi-Laden als das Iroha-Sushi neben der Daitaimori. Wakita nutzt diese Gelegenheit, um mit Conan zu sprechen. Denn er fragt ihn bezüglich Kons Lehrerin Rumi Wakasa. Denn Wakita hatte ja in dem Fall um Akemis Zeitkapsel, den wir dann in Band 101 zu lesen bekommen, oder dann eben mit Direktiv Con Weekly zu Kapitel 1070 bis 72, da hatte Wakita am Ende Sushi an die Schule geliefert und ist dann wieder gegangen. Halbera hatte dabei die Aura der Organisation von ihm gespürt und Rumi hatte ihm durch ein Fenster hinterhergeblickt auf den Schulhof, wo er dann weggegangen ist. Und jetzt stellt sich raus, Wakita hat das damals bemerkt und sich kurz umgedreht und gesehen, dass Rumi einen fast schon dämonischen Blick im Gesicht hatte. Und fragt Con jetzt, ist an dieser Lehrerin irgendwas komisch irgendwie so? Und Con denkt unter anderem an den vorherigen Fall zurück, wo die ganzen Gangster verprügelt waren und Rumi dann Kampfspuren an den Händen hatte. Aber nachdem Con daran denkt, sagt er zu Wakita einfach nur, nö, sie ist eine ganz normale Lehrerin, die allerdings manchmal ein bisschen tollpatschig ist. Und dann geht auch schon der Kaito Kid Raubzug los und Wakita nimmt aber nicht teil. Er sagt, ich wäre da nicht so eine große Hilfe. Und dann sehen wir aber in seinen Gedanken, dass er sagt, wenn ich noch mein Auge hätte, dann wäre es eine ganz andere Geschichte. Und wir sehen im Hintergrund sein wahres Ich als Rum mit scheinbar seiner Augenprothese, die als Pupille so ein bisschen eine katzenaugenartige Form hat. Kann man jetzt drauf schlussfolgern, was man will. Danach geht aber der Kaito Kid Raubzug los. Er lässt die Krone verschwinden, doch der Alarm löst nicht aus. Und dadurch, dass aber auch niemand den Raum verlassen hat, muss Kaito Kid einer der anwesenden Personen in Verkleidung sein. Und Cons Verdacht fällt schnell auf die Ausstellungsleiterin und die beiden Edelsteinbegutachter, die im Raum anwesend sind. Und dabei hört er von einem Vorfall beim Mittagessen, beim Abendessen, es war ja schon Abend, mit den Sandwiches, wo eine Ketchupflasche quasi explodiert ist, rausgeschossen kommt wie aus so einer Kohlensäureflasche und deswegen dann die ganzen Leute getrennt sich umziehen mussten, wobei natürlich Kaito Kid zugeschlagen haben könnte. Diesen Trick, der dabei angewendet wird, durchschaut gleichzeitig auch Amuro im Café Poro und Arzu sagt dann gleich, oh, da muss ich wieder zurück zum Gebäude gehen und den Leuten diesen Trick verraten. Und Amuro denkt, nee, musst du nicht, weil eigentlich Con findet das schon selber raus, weil er ist so klug. Aber Arzu geht dann trotzdem hin. Con kann dann tatsächlich Kaito Kids Verkleidung durchschauen und entblößen. Kaito Kid schnappt sich dann aber die Krone und um sie aus dem Raum und durch den Gang des Windgottes zu bringen, wofür er nur 3 Sekunden Zeit hat, nutzt Kaito Kid seine Turbo-Rollschuhe mit Raketenantrieb, die man seit den frühesten Zeiten von Magic Kaito, Kaito Kid dem Manga, nicht mehr gesehen hat. Und schon in der Treasure Edition 2011 hat Aoyama gesagt, die Rollschuhe würde ich mal gerne wieder bringen. Nur 11 Jahre später ist es ihm gelungen, in einem Fall mal wieder die Rollschuhe vorzuführen. Kaito Kid kann entkommen, aber Con ist natürlich auf dem Skateboard hinterher die Verfolgung aufgenommen, wodurch Kaito Kid dann in einem Aufzug landet, wo gerade Azusa ist und Con kommt hinterher und sieht dann plötzlich 2 Azusas. Und Azusa war noch am Telefonieren mit Amuro, weswegen das Handy auf dem Boden liegt und Con denkt sich, ach, ich kann beide zwar ausschalten mit meinem Fußballgürtel und mit dem Narkosechronometer, aber wenn es blöd läuft, dann haue ich der echten Azusa voll meinen Fußball ins Gesicht. Das wäre eigentlich nicht so schön. Aber Amuro kann die Situation dann auflösen am Telefon, indem er Azusa seine Liebe gesteht. Und Kaito Kid als Azusa reagiert ganz errötet und die richtige Azusa eher so, hä, was soll das denn jetzt? Wodurch die Identität durchschaut ist, Kaito Kid muss fliehen und die Krone zurücklassen. Aber Conan hat mal wieder einen Diebstahl vereitelt als Kid-Killer, worüber auch die Presse berichtet. Und dieser Pressebericht sieht auch eine zwielichtige Gestalt, die fast komplett in Schatten gehüllt ist. Ein alter Mann mit langem Bart, Glatze und Haaren nur im Hinterkopf, der in einem Zimmer vor einem Kamin sitzt, in einem Hausmantel und diese Nachricht aus seinem Handy liest. Die macht ihn aber scheinbar so wütend, dass er das Handy auf dem Boden legt und mit seinem Gehstock zerschmettert. Der Gehstock hat die Form eines Falkenkopfes und er sitzt auf einem Stuhl, der das Muster von Falkenfedern hat und zu einem Überfluss landet auch noch ein Falke auf der Rückenlehne des Stuhls, wo dieser Mann, dieser mysteriöse Mann drin sitzt und der starrt dann so in das Feuer seines Kamins mysteriöserweise und damit ist der Fall beendet und das ist schon die zweite mysteriöse alte Person, die ein bisschen in Schatten gehüllt ist, aber nicht vollständig, wie so eine Täter-Silhouette. Und da sind natürlich viele Leute, nachdem sie schon bei dem Mann mit der Sauerstoffmaske aus Kapitel 1090 und 96 gesagt haben, das ist jetzt definitiv Karasuma, sind sie jetzt bei diesem Mann, der drei Sachen hat, die nach Falken stilisiert sind. Da sagen sie, das ist jetzt aber definitiv Karasuma, dessen Name Krähe bedeutet und der Besteck hatte mit Krähensymbolen, aber das ist jetzt definitiv Karasuma. Oder auch nicht. Das ist jedenfalls das Ende des Falles erstmal und auch das letzte Kapitel von Band 103. Da enden wir also mit einem ziemlichen Cliffhanger. Ja, der Kaido Kid von an sich nicht so spektakulär. Ja, normaler Kid-Fall ist gut, aber nicht übermäßig jetzt so jubelmäßig. Also verursacht kein Jubel. Der Moment mit Vakita im ersten Kapitel und mit dem alten Mann im letzten Kapitel ist natürlich das, wo die meisten Fans drüber diskutieren. Ist das jetzt Wakitas Auge vor, bevor es verloren wurde, oder ist das seine Prothese? Und bedeutet dieses Katzenaugenartige, ist das nur einfach ein bisschen Stil, ein bisschen Mode-Bling-Bling? Oder ist das vielleicht ein Anzeichen darauf, dass Wakitas Augenprothese vielleicht ein Gadget ist, so wie Conan ja auch Gadgets hat von Agatha? Hat Wakita also vielleicht eine Augenprothese, die zum Beispiel Nachtsicht haben kann? Wie eine Katze kann ja sehr gut im Dunkeln sehen. Kann seine Augenprothese dann so Nachtsicht erzeugen oder ist es einfach nur ein Accessoire? Keine Ahnung, wer ist der Mann? Ist er Karasuma? Ist er es nicht? Auch keine Ahnung. Das wird sich in zukünftigen Kapiteln klären. Also insgesamt ein Fall, der viel Diskussionsstoff für Fans liefert, mit einem soliden Kid-Fall dazu. Ich finde, deswegen war ich sehr zufrieden mit dem Fall. Ich bin ja echt fasziniert davon, dass die alle immer denken, dass sobald es Vögel sind, dass es dann unbedingt Karasuma sein muss. Aber erzähl du mal, was du davon hältst, Philipp. Ja, also ich finde tatsächlich, also mit dem Karasuma bei dem, ist natürlich klar, dass alle wieder darauf anspringen und ultra gehypt sind, wenn so eine Person auftaucht, logischerweise. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass da in naher Zukunft noch eine dritte Person im Bunde folgen wird. Dass wir wieder das gleiche Schema haben wie bei Bourbon, wo es ja drei Kandidaten gab. Und bei Rum, wo es ja auch drei Kandidaten gab, dass wir diesmal auch wieder genauso aufgeschlüsselt haben, weil das ja offenbar sehr gut funktioniert hat in den beiden Fällen, dass da noch eine dritte Person kommen wird und ja, dass man dann, ich weiß nicht, wie diese drei Personen oder potenziell ja zwei Personen momentan dann in Fälle eingebunden werden oder ob man sie immer nur am Ende sieht, wie sie dann irgendwelche mysteriösen Dinge machen, aus denen man nichts schlussfolgern kann. Ja, also wenn man jetzt so die ganzen irgendwelche unseriösen Newsseiten, um es so zu sagen, durchstöbert, dann liest man schon so, ja, der Karasuma-Arc hat begonnen, Conan endet bald. Ich denke, ja, chillt man ganz langsam. Also ich glaube, bis dahin ist es doch noch ein etwas weiterer Weg und nur, dass da jetzt die Person im Schatten aufgetaucht ist, hat überhaupt nichts zu bedeuten. Natürlich ist die Vermutung jetzt gerade bei der zweiten Person naheliegend, dass wir tatsächlich Karasuma-Kandidaten da haben, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und selbst wenn es sie wären, wären wir von einem Ende wahrscheinlich doch noch weiter entfernt. Das würde ja auch bedeuten, dass, ich meine, das wäre jetzt auch mal was anderes, die Kandidaten für den nächsten Arc eben noch nicht vollständig aufgeschlüsselt, also zumindest finde ich persönlich noch nicht vollständig aufgeschlüsselten Rum-Arc zu besprechen, weil im Endeffekt sind zwei von den Kandidaten, ehemaligen Rum-Kandidaten, deren Hintergrundstory ist immer noch nicht hundertprozentig aufgeklärt und erzählt. Also das weiß ich nicht. Und die ganze Sache mit dem Koji Yaneda-Fall ist ja auch noch nicht. Ich nehme an, das wird so das Finale werden, nehme ich an, diese Auflösung. Ja, das kann gut sein. Ich frage mich halt, also ich muss sagen, bei Falkenfeder denke ich halt eigentlich eher immer an Hakuba, aber Hakuba ist ja eher ein Charakter aus dem Kaito Kid-Universum als aus dem Detektiv Conan, oder? Das Der hat würde auch keinen nicht Bart, passen. soweit ich weiß. Ja, nee, der selber nicht, aber wenn es jemand wäre, der mit ihm, keine Ahnung, ob es Familienmitglieder oder sonst irgendwas geben könnte, keine Ahnung, aber es wird, glaube ich, nicht passen. Wobei es ja ganz gut dazu passt, dass der Mann ja eine Schlagzeile über Conan als Kid-Killer und ein Bild zusammen mit Jirokichi. Das wird da schon ganz gut passen. Ja, eben, deswegen. Vielleicht ist es Hakubas Großvater. Ja, irgendwie sowas hatte ich gedacht, aber ich weiß halt nicht, ob das passen würde, weil Sago, also er entstammt doch eigentlich dem Kaito-Kid-Universum, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Eben. Und Was mir dann auch in den Sinn kommt, wenn eine von den beiden Personen tatsächlich Karasuma sein sollte, wäre es dann zum Henker die andere Person, der Chef des FBIs oder was? Also irgendwie muss man das ja auch noch dann auflösen. Von daher bin ich vielleicht da sogar noch gespannter drauf, als zu erfahren, wer von diesen in Schatten gehüllten Personen jetzt Karasuma ist. Weil ganz ehrlich, was hätten wir davon, wenn wir das wüssten? Nichts. Selbst wenn Aoyama das jetzt in einem Interview bestätigen würde. Ja, so what? Also, das bringt uns ja in der Story nicht weiter. Das ist genauso wie, dass der Name dann revealed wurde. Ja, das hilft dann natürlich gewissermaßen weiter, aber irgendwie auch nicht. Ja. Und wie du richtig sagtest, wir möchten der Rum-Arc muss erstmal tatsächlich zu einem guten Ende führen, beziehungsweise die anderen beiden Kandidaten noch ihre Story bekommen. Ja. Also ich fände es zumindest komisch, wenn das jetzt so überlappend gemacht werden würde. Kann natürlich sein, dass es wegen dieser Fallrelevanz am Ende alles zusammenkommt, aber weiß ich nicht, ob das so der typische Gosho-Stil ist. Bisher ja nicht. Wobei, es erinnert mich so ein bisschen daran, dass Mary ja schon eingeführt wurde, bevor der Bourbon-Arc fertig war. Und die wurde als kleine Schwester ja auch erst dann im Rum-Arc später relevant. Also wenn es ein Charakter wäre, der quasi übergeordnet steht und nicht zu den Kandidaten konkret zählt quasi, dann würde es wahrscheinlich passen. Aber ja, ist auf jeden Fall viel Spekulation möglich. Ja, andererseits wurde natürlich der Karasuma-Bossname ja auch revealed, bevor sein Arc in Anführungszeichen begonnen hat. Ja, gut, aber ja. Weil Rum und Bourbon wurden ja tatsächlich dann ins Spiel geführt, als tatsächlich ihr Arc jeweils begonnen hat. Ja, wobei dieses Ganze mit dem Arc, das ist natürlich auch viel Fangemachtes. Und man könnte ja vielleicht argumentieren, dass wir eigentlich schon so spätestens seit Band 24, wo der Boss den Befehl zur Tötung von Pisco gegeben hat, dass wir spätestens seitdem so den Boss so als Übergeordnetes, der halt über allem steht, so ein bisschen haben und dass das deswegen vielleicht ganz gut passt. Ja, das stimmt. Aber ich denke auf jeden Fall, wir werden erstmal, bevor wir mit dem Boss viel machen, dann werden wir wahrscheinlich erstmal irgendeinen Fall haben, der dann wie die Wermut-Konfrontation auch so mehrere Sachen ineinander vereint und dann auch den Fall vor 17 Jahren auflöst und vielleicht schreibt Karasuma dann am Ende wieder eine E-Mail, diesmal an Rum, am Ende des Wermut hat er ja auch zu Wermut eine SMS so geschrieben und vielleicht kriegt Rum dann auch so eine SMS oder E-Mail, dass wir wissen, der Boss ist vielleicht nicht ganz zufrieden, wie das alles so läuft und so und dann ist das so der Übergang, aber ja, wie gesagt, viel Spekulation. Band 103 ist damit abgeschlossen, erscheint wahrscheinlich wieder parallel zum Filmstart, zu Film 26 und zur Enthüllung des Filmtitels und des Aoyama-Posters wird auch das nächste Kapitel erscheinen in der Shonen Sunday Nummer 1 2023. Ist noch nicht ganz klar, wann genau die erscheint, weil normalerweise ist das so, die Shonen Sunday hat dann 52 Ausgaben und dies ist dann meist so gegen Ende November durch und dann fängt schon im Dezember die Nummerierung fürs nächste Jahr an. Das ist, fragt nicht, warum das so ist, kompliziertes Verlagszeugs und so. Allerdings, in manchen Jahren haben sie auch eine Nummer 53. Das passiert so alle 5-6 Jahre mal. Und wenn es eine Nummer 53 gibt, dann erscheint die Nummer 1 mit Kapitel 103 am 7. Dezember. Wenn es keine 53 gibt, dann erscheint das Kapitel und die Nummer 101 am 30. November. Und das wird sich dann Mitte November klären, wenn Shogakukan ihren Release-Kalender für die kommenden 2 Wochen veröffentlicht und so. Jedenfalls in der Shonen Sunday Ausgabe Nummer 1 2023, wann immer sie erscheint, in welcher Woche, da wird dann Detective Conan Kapitel 103 drin sein mit einem neuen Fall, dem ersten Fall von Band 104 und da wird dann auch genaueres zum Film enthüllt. Ja, bin ich auch schon sehr gespannt drauf, tatsächlich, was der Film im nächsten Jahr bringen wird und ja, werden wir natürlich auch wieder darüber berichten. Und um noch eins zu sagen zu dem potenziellen Karasuma-Kandidaten, finde ich tatsächlich einen auch sehr geschickten Move, muss ich sagen, von Aoyama. Das rührt natürlich die ganze Gerüchteküche oder heizt die Gerüchteküche an, man rührt sie ja nicht an, um den Boss und das befeuert einfach die Diskussion immens, was natürlich die ganzen Sachen um Rum und so weiter natürlich auch tun, aber gerade diese Silhouetten, ja, das ist einfach nochmal ganz anderes Level und ja, schon auch marketingtechnisch finde ich sehr klug. Gut, dann gehen wir jetzt mal über zur spoilerfreien Zone. Da hatten wir in diesem Monat ein neues Ending. Das Ending Nummer 67 ist gestartet zusammen mit der Episode 1058, die wir später noch besprechen. Diesmal stammt das Ending wieder von der Band All at Once. Die waren vorher schon verantwortlich für Ending 52, Just Believe You, und Opening 52, Just Believe You, und Ending 62, Hoshi Ai. Und jetzt ist das 67. Ending wieder von ihnen, Playmaker, wenn man das so ein bisschen japanisch macht, von All at Once, featuring Judai Ono, dem Sänger, einem Sänger von der Band The Ice, einer japanischen Boyband. Ja, wie gesagt, am Episode 1058, am 1. Oktober Premiere, hat Karappo no Kogoro ersetzt. Und ja, das Lied kann man sich anhören. Es gibt ein ganzes offizielles Musikvideo auf YouTube, und natürlich in den Folgen selbst sehen wir das Ending-Video. Für mich persönlich, ich muss sagen, das Lied ist ganz okay. Ist halt so ein bisschen Boygroup-mäßiges Hingesülze, so ein bisschen, aber geht gut ins Ohr, kann man sich anhören. Das Video ist jetzt nicht so beeindruckend. Con geht durch einen langen Gang durch und es kommen Bilder von seinen Freunden und verschiedensten Charakteren, also Detective Boys, Masumi, Sonoko, Heiji, Kazuha, dann immer so in gruppenmäßig, wie das gerade passt. Kokoro und Eri, Takagi und Sato, Chiba und Naiko, Professor Agasa und Haibara, Okia und Bourbon, und dann ganz am Ende kommt noch eine Sequenz mit Shinichi und Ran. Die beiden dürfen natürlich nicht fehlen. Das ist zwar ganz nett, dass man von jedem dann so ein paar Einzelbilder hat, aber ja, es ist nicht das spannendste Ending-Video, was wir je gesehen haben. Ich fand es super langweilig, muss ich gestehen. Auch dadurch, dass es ja gar kein wirkliches Video war, es war ja erstmal nur Bilder. Ganz am Ende gibt es dann die Sequenz, wo Con wirklich läuft, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist so unspektakulär, auch mit diesem Gang, den Farbkombinationen. Ich habe ja kurz gedacht, dass es ein Standbild ist und da passiert nicht mehr viel, weil das auch am Ende dann ein Standbild ist. Also ja, weiß ich nicht, ob es sich lohnt, da zu warten und sich das Ending, einmal kann man sich wahrscheinlich komplett anhören, aber anschauen muss man sich auf jeden Fall nicht mehr in den folgenden Episoden. Ich werde es zumindest nicht tun. Nee, also von der Animation her, naja, also vom Gesang her finde ich eigentlich ganz ansprechend, muss ich sagen, gerade für ein Ending. Jetzt, wo du es sagtest, Lasse, mit dem Boygroup dahingesülze, es trifft tatsächlich schon sehr gut. Ich meine, ja, finde ich aber auch nicht verkehrt, also gerade für ein Ending finde ich, ja, wenn man so ruhigere Töne hat, ja, auf die Dauer ist es auch mal langweilig, dann kann man auch mal sowas machen. Macht man nichts verkehrt. Ja, also kann man sich gut anhören, finde ich. Was man sich auch sehr hoch gut anhören kann, ist das Opening zu Hani no Hanzawa-san, das Spin-off, was diesen Monat auch gestartet ist. Bevor die erste Folge lief, wurde aber auf YouTube das komplette Opening zu Promo-Zwecken veröffentlicht. Tsukamae te Kunya, gesungen von Leon Nihama, welches sich sehr stark als Parodie von Die Liebe kann nicht warten, war es im Deutschen, Kuiwa Shrill Shock Suspensu, das Opening, oder um es ganz klar zu sagen, damit es jetzt auch jeder versteht, dass das Opening, wo Con tanzt, wo Con seinen Para-Para-Tanz macht, und das wird hier parodiert, weil Hanzawa ist ja ein Parodie-Anime, aber man muss sagen, da haben sie beim Opening-Video auf jeden Fall ordentlich reingeklotzt, was Animationstechnik angeht. Denn das Opening sieht ziemlich beeindruckend aus. Schöne Visuals, gute Animation. Und das Lied finde ich auch hervorragend. Es passt herrlich zu diesem Tanzstil auch. Und das ist ein richtig gutes Opening und ein richtig gutes Video. Ja, das, was bei einem Conan-Opening ja sofort in Erinnerung geblieben ist tatsächlich dieser Tanz. Also wenn man mich nach irgendeinem Element fragt aus einem Conan-Opening, gerade animationstechnisch, würde mir natürlich das einfallen, neben dem ganzen, ja, irgendein Baum ist da zu sehen und die laufen irgendwie durch die Gegend und so weiter und so fort. Ist dieser Tanz dann halt da, und wenn man natürlich ein Anime auf die Schippe nehmen möchte, hat man natürlich da halt die beste Gelegenheit, das Merkmal, das eigentlich jeder Fan kennt, mit diesem Tanz auf die Schippe zu nehmen, und hat sehr gut funktioniert und hört sich auch sehr gut an. Also ja, auch hier, wie gesagt, macht man nichts verkehrt, um mich zu zitieren. Nein, finde ich tatsächlich sehr, sehr gelungen, das Opening, sowohl animationstechnisch als auch vom Gesang her. Finde es natürlich schade, dass man Hani no Hanzawa-san tatsächlich international oder bei uns nicht wirklich verfolgen kann, was ultra schade ist. Also ich fand die Popobacken ja schon sehr gut animiert. Das war ja auch, glaube ich, das Wichtigste, oder, an dem Opening. Also ja. Die eine Szene, wo nur die Popobacken im Vordergrund stehen. Ja, ich weiß nicht, das könnte vielleicht im deutschen Rahmen auch schon allein an sich schon befremdlich sein. Ich weiß es nicht. Aber witzig ist es allemal, dieses Opening. Da hat der Promo-Zweck auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Und ich fand es witzig anzuschauen, auch dieser fette Hund. Ich kenne ja den Manga nicht, wohlgemerkt. Deswegen dieser runde Hund und all das und auch Rands überzeichnetes Einhorn. Ach, hat schon viel Klasse gehabt, das Opening. Dann ist auch bald nach dem Opening der Anime gestartet, am 3. Oktober um 25.30 Uhr, also effektiv eigentlich am 4. Oktober, aber sie geben es offiziell als 3. Oktober an. Das hatten wir auch schon bei Zero's Tea Time so, es ist ungefähr derselbe Sendeplatz. Ist der Hani no Hanzawa-san Anime offiziell gestartet und bisher sieht es noch nicht so aus, dass er nach 6 Episoden endet. Das heißt, das ist top. Schön, dass es da ein bisschen längerfristig geht. Wie Philipp ja gesagt hatte, man kann ihn aktuell nicht gleichzeitig verfolgen in Deutschland. Netflix hat aber die Rechte, also wird es wahrscheinlich wieder ein paar Monate nach japanischem Release dann auf Netflix kommen. Ein Wermutstropfen, den es noch gibt bei der Ausstrahlung, ist, Hani no Hanzawa-san ist tatsächlich noch kürzer als Zero's Tea Time. Zero's Tea Time hatte ja einen Timeslot von 15 Minuten circa. Das heißt, da kommt da ja noch ein bisschen immer was von ab. Mit Opening und Ending und so, ein bisschen Werbung, wo es dann so 12 Minuten effektive Sendezeit war. Bei Hanzawa ist das noch kürzer, denn da ist die offizielle Sendezeit nur 10 Minuten und ich hatte mir das auch mal rausgeschrieben, wie sich das dann aufteilt tatsächlich, weil wir haben dann 90 Sekunden für das Opening, 90 Sekunden für das Ending, dann haben wir nochmal 60 Sekunden Werbung in Japan, 30 Sekunden für die Preview am Ende, für die nächste Folge und ja, dann hat man, wenn man das alles abzieht, summa summarum, hat man noch 5 Minuten und 30 Sekunden tatsächliche Folge, wo dann Dinge passieren, was, wie gesagt, nochmal kürzer als das Justiz haben. Und das ist schon, also so einen kurzen Anime, auch für so ein Slice-of-Life-Ding, habe ich ganz selten gesehen. Also außerhalb von solchen Sachen, wo es dann irgendwie eine Minute Folgen sind, sowas gibt es ja auch, aber so einen, der im Fernsehen läuft, dann 5 Minuten 30 nur tatsächlicher Inhalt. Das ist schon sehr dünn. Und man muss ja dazu sagen, Hani no Hanzawa-san ist ein monatlicher Manga. Der hat immer so 24 Seiten, also doppelt so viel wie ein Zero's Tea Time Kapitel. Und dann machen sie die Sendezeit aber fast halb so kurz, wodurch sie dann einzelne Kapitel dann kürzen müssen, um das irgendwie zu adaptieren. Also ich weiß nicht, was da irgendwie die Logik oder die Entscheidung dahinter ist, dass man da gesagt hat, wir machen den Timeslot jetzt noch kürzer. Und dass wir jetzt wirklich nur noch 5 Minuten 30 richtigen Inhalt haben, das ist schon für so eine Adaption, wenn ich so ein Fan wäre von Hani no Hanzawa-san, dann würde ich schon sagen, oh, das ist aber, auch wenn es irgendwie so ein Comedy-Manga ist, dass das so kurz ist, wird dem Manga doch irgendwo nicht gerecht. Und ja, also es ist schon, das hat mich schon ein bisschen gefrustet, als ich das gesehen habe. Das Budget ist in das Opening geflossen, das musst du auch mal so sehen. Da hat man für die Folge nicht mehr so viel Geld übrig. Und nee, also mal ernsthaft, wirklich, wirklich schade, dass die Folgen dann so kurz sind. Ich meine, ich habe sie noch nicht gesehen tatsächlich, bin tatsächlich auch sehr gespannt. Ich wusste gar nicht mehr, dass Netflix die Rechte hat, von daher freue ich mich jetzt so ein bisschen, dass man dann vielleicht doch auf einen Netflix-Release hoffen kann. Aber wenn die Folgen wirklich so kurz sind und 5 Minuten gehen ja wirklich schnell vorbei, da hätte man vielleicht tatsächlich nur auch sagen sollen, hier, man macht 6 Folgen, aber hat dann wirklich auch eine gute Folgenlänge, dass man da mehrere Kapitel unterbringt und dann die irgendwie ja mit Trennern aufteilt. Gibt ja da Möglichkeiten. Wäre vielleicht sogar besser gewesen, als dass man dann sagt, man hat dann 12 Episoden oder wie viel es am Ende auch immer werden, die halt wirklich so kurz sind, was da wirklich dem Fan dann nicht gerecht wird, wie du sagtest. Ja, stimme ich dir ja zu. 5 Minuten 30 ist perfekt, um sich nebenbei eine Nudelsuppe zu machen. Ich verstehe absolut nicht, was das Problem ist. Ich finde es okay, es ist halt echt bescheuert. Ich weiß nicht, 5 Minuten 30. Ich weiß nicht, ob das der Trend ist, den man auf YouTube verfolgt hat, mal eine Zeit lang, immer kürzer, mal kürzer. Und ob sie sich gedacht haben, wir setzen diesen Trend mal in Anime-Folgen fort. Ich finde das auf jeden Fall nicht so sonderlich klug, weil, also ich meine, bei Netflix kann man die Sachen halt bingen irgendwann. dann guckt man die halt am Stück. Dann wird daraus dann vielleicht auch irgendwann mal eine halbe Stunde. Aber ja, weiß nicht. Das ist irgendwie nicht, finde ich jetzt nicht die richtige Erzählweise. So, weiß ich nicht, möchte ich nicht meine Serien schauen, immer nur in 5 Minuten Kapiteln abgetrennt voneinander. Also wirklich als eigene Episoden. Das finde ich irgendwie nicht sinnvoll. Zumal der Trend ja von den Nicht-Anime-Adaptionen, also von allem, was sonst so auf Netflix kommt, in den Serienbereich immer so in Richtung Stunden-Episoden ging. Und jetzt kommen hier Episoden im Anime-Bereich mit 5 Minuten. Ich weiß nicht, das, keine Ahnung, finde ich nicht unterhaltsam. Aber vielleicht ist es für Kinder gedacht. Und bei Kindern ist 5 Minuten vielleicht gut. Keine Ahnung. Aber eigentlich ist es doch sehr erwachsener Humor. Wirkt zumindest auf mich so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur für Kinder gedacht ist. Naja, keine Ahnung. Ja, wenn du es bei Netflix dann später guckst, ohne Openings und Endings, weil du die da Ja, wegskippen kannst, dann ja. hast du aus den 6 Folgen eine lange Folge insgesamt gemacht und dann bist du nach einer halben Stunde durch mit der Serie. Ja, Super. geil. Speed-Binge-Watchen. Ja, die ganze Serie, du willst die ganze Serie in einer halben Stunde schauen? Schau Hanino Hansawasser an. Also ich meine, ich habe heute erst, lustigerweise, wo du gesagt hast, es ist mit auch immer kürzer wegen YouTube, habe ich gelesen, dass die Regisseure von dem Live-Action-Disney-Herkules-Remake gesagt haben, der Film soll sich eher daran orientieren, wie an die Sehgewohnheiten von Leuten heutzutage an TikTok anpassen. Wo man sagen muss, für so einen Film ist das komisch, aber wenn man Hanni no Hansawasan nicht irgendwie 2 Minuten kürzer macht, dann kann man es wirklich einfach auf TikTok hochladen und da komplett kicken. Die Länge Vielleicht hätte ist es es dann so inzwischen. gedacht. Wer weiß? Keine Ahnung. Ach Gott. Nee, hoffentlich nicht. Ich finde, das ist nicht die richtige Richtung, in die das geht. Der erste, es gibt ja OVAs, also Original Video Animation und Original Net Animation und jetzt Original TikTok Animation. OTA. Nein, hoffentlich nicht. Dann kommen wir als nächstes zu einer News zu dem Gosho Aoyama-Fantreffen, was seit über 10 Jahren jährlich in Tottori stattfindet. Zu Beginn des Jahres in der Gosho Aoyama Manga Factory da kann man Gosho Aoyama treffen, kann ein Autogramm sich von ihm holen, mit ihm einmal durch das Museum da laufen und er beantwortet Fragen und es gibt so kleine Spielchen. Da können so 400 Leute da sein. In den letzten 2 Jahren jedoch, 21 und 22, wurde das Event immer abgesagt wegen, na klar, Corona. 2020 im Januar ist man noch knapp so dran vorbeigeschrammt, aber die letzten beiden Jahre ging es dann nicht, weil in Japan ging es auch drunter und drüber teilweise mit Corona. Dieses Jahr, 2023, wird das Fantreffen wieder stattfinden. Es gilt aber, die Corona-Maßnahmen zu berücksichtigen und sie behalten sich vor, dass das Fantreffen auch wegen Corona-mäßig, dass das auch noch ausfallen kann, spontan. Natürlich sind alle darauf bedacht, dass Gosho Aoyama als Mann, der auf die 60 zugeht, hoffentlich kein Coronavirus bekommt, weil auch in der Phase der Pandemie, wo jetzt manche Experten sagen, die wird langsam zur Endemie, also heimisch, obwohl auch manche sagen, ja, wir sind noch mittendrin in der Pandemie, aber müssen andere Leute bewerten. Bleibt gesund und passt euch auf jeden Fall und tragt weiterhin Maske im Supermarkt, das finde ich toll. Aber jedenfalls, die sind da vorsichtig in Japan und das ist auch gut, aber hoffentlich kann das Fantreffen sicher stattfinden und dann sind die Leute, die da nach Hokuei, nach Tottori reisen, dieses Jahr auch wieder glücklich, dass sie mal die Chance bekommen haben, Gosho Aoyama zu treffen. Und da könnte man dann ja auch erste Spoiler zu Film 27 erwarten, denn Gosho Aoyama verrät da meistens beim Treffen schon, was das Thema vom Film nach dem aktuellen Film ist. Und natürlich sollen keine Bilder und nichts von diesem Event auf Social Media gepostet werden, aber manche Leute posten es dann doch irgendwo auf Twitter oder so, was Aoyama gesagt hat und so. Und das wird dann sicherlich auch wieder an die Öffentlichkeit dringen. Und bei dem Treffen 2020 hatten sie sogar manche Fragen vom Q&A erstmals auch auf der Webseite veröffentlicht. Da musste man sich nicht mehr nur auf Social Media Posts verlassen. Also vielleicht kriegen wir tatsächlich ein bisschen was Offizielles vom Q&A zu lesen. Und das wird dann ja auch mal wieder ganz spannend, was da so für Fragen beantwortet werden. Zunächst haben wir in Japan aber noch Film 25 mal wieder vor der Brust. Denn zur Halloween-Zeit, jetzt ab dem 28. Oktober bis zum 7. November, läuft der Film nochmal im Kino, nochmal in der Wiederveröffentlichung, wodurch der Film jetzt der erfolgreichste Film des Franchises ist. Man hat es in der regulären Spielzeit nicht geschafft, den Film 23 zu überholen. Jetzt aber mit der Neuveröffentlichung nochmal zu Halloween ist der Film jetzt inzwischen der erfolgreichste des Franchises, auch wenn man wahrscheinlich nicht die 10 Milliarden Yen Marke knacken kann. Das ist dann vielleicht der Job für Film 26. Es ist weitestgehend dieselbe Fassung vom Film. Einige Szenen wurden ein bisschen aufpoliert, wahrscheinlich weil das eben sowieso für die DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung in Arbeit war. In über 150 Kinos im ganzen Land vom Betreiber Toho ist das zu sehen. Man kriegt eine Grußkarte, eine Halloween-Grußkarte von Gosho Oyama gezeichnet, die es nur da geben soll im Kino, solange der Vorrat reicht. Und die soll man bitte gar nicht weiterverkaufen. Und am letzten Tag, der auch der gleichzeitig der Todestag ist von Matsuda und Hagiwara, gibt es eine Veranstaltung im Kino in Shibuya mit den ganzen Synchronsprechern, den Hauptsynchronsprechern von dem Film, die dann über den Film nochmal reden und sowas, kennt man ja so Events. Und das wird dann auch in die anderen Kinos live übertragen und das ist dann so der Abschluss für diese Neuveröffentlichung. Ja, da ist scheinbar sehr viel Aufwand reingeflossen, um da den Film nochmal zu bewerben und nochmal ins Kino zu bringen für die Leute, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben in Japan. Und das ist für die japanischen Fans sicherlich ein schönes Event. Und ganz ehrlich, ich würde, wenn ich in Japan wäre und ich hätte den Film schon gesehen für die Aoyama-Grußkarte, ich würde auch nochmal reingehen. Ja, logisch, klar. Finde ich aber auch cool, dass sie es nochmal zu Halloween zeigen, weil es einfach thematisch auch gut passt. Vielleicht werden die nächsten Filme dann auch immer so eine jahreszeitenbezogene Thematik haben, dass man sie nochmal im Kino zeigen kann, um den nächsten Rekord nochmal einzuheimsen. Ja, passt natürlich sehr gut dann zu Halloween. Ob man ihn wirklich jetzt nochmal zeigen muss und ob das denn jedes Jahr jetzt immer nochmal der Fall sein wird, dass man den Film dann irgendwann nochmal wieder zeigt. Weiß nicht, ob man da ein bisschen noch dann am Ende die Luft raus ist. Ich würde es mir natürlich auch angucken mit der Aoyama Grußkarte und wenn sie schon was verändert haben für die DVD-Blu-ray-Fassung, kann man ja vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen, wird wahrscheinlich überhaupt nicht auffallen, aber ja, ich meine, wer nichts vorhat, geht halt ins Kino. Ja, gut ist. Also die Grußkarte ist allein schon so toll, wenn ich mir das Bild so angucke, das ist so knuffig. Sato und Takagi da in dem Kürbis drin, wie sie sich angucken und der Rest wieder auf dem Kürbis hockt. Ach, das finde ich cool. Allein für die Grußkarte würde ich auf jeden Fall noch mal ins Kino gehen. Also wenn es das in Deutschland auch geben würde, oh, da wäre es mir aber egal, ob der jetzt schon Anfang des Jahres irgendwann einmal gelaufen wäre, würde ich auch noch mal nach der Hälfte des Jahres zweites Mal reingehen für so ein Event. Also das ist schon cool. Klar, ne, das funktioniert nicht, wenn man das jedes Jahr machen würde, aber solche Revival-Sachen so als Idee mal zwischendurch finde ich schon richtig gut. Aber halt hier dann in Deutschland und auch bitte die Grußkarte hier in Deutschland. Wär cool. Aber sehr unwahrscheinlich. Schade. Und damit kommen wir zu den Anime-Episoden, die in diesem Monat in Japan gelaufen sind. Da haben wir einmal ganz viele, diesmal sind wir wirklich sehr viel dabei, Manga umzusetzen, unfassbar viel diesen Monat. Aber wir starten erstmal mit einer einteiligen Filler-Folge. Episode 1058, der Mann, der in der Polizeistation blieb. Und zu dieser Episode erzähle ich jetzt inhaltlich ein bisschen etwas. Migure, Takagi und Shiba verhaften einen Mann namens Yosuke Katsuki, der sich auch ganz einfach verhaften lässt. Ein paar Tage später ist Migure aber relativ nachdenklich darüber und kommt an der Taimori vorbei, wo Kogoro und Kon ihn gleich abgreifen und ihn dazu zwingen, ihnen von dem Fall zu erzählen. Ein gewisser Shuhei Odawara wurde in seinem Haus ermordet. Es war kein Raubüberfall, sondern scheinbar eine persönliche Sache. Es wurden Würgespuren gefunden und er wurde auch mit einer Metallstange geschlagen. Allerdings finden sich nur auf der Metallstange Fingerabdrücke. Die Verlobte des Opfers, Tomoko, die erzählt, er hatte eigentlich keine Feinde, außer sie war früher mal mit einem zusammen, eben jedem Yosuke, bevor sie ihn verlassen hat für eben Shuhei. Und deswegen könnte sie sich als einzigen den vorstellen, dass der was mit der Sache zu tun hat. Und dann kommt Megure in seiner Erzählung dazu, wie sie ihn verhaftet haben. Und er ist ziemlich geständig, sagt, er hätte nicht gedacht, dass die Polizei so schnell ist. Und gibt es dann eigentlich ziemlich zu, dass er eben auch wegen Eifersucht das alles gemacht hat. Und er lässt sich dann verhaften. beim Verhör stellt sich dann aber so ein bisschen heraus, seine Geschichte passt irgendwie nicht zu den Hinweisen, die es so gibt, aber seine Fingerabdrücke finden sich auf der Eisenstange. Deswegen wird er erstmal doch verhaftet. Auch wenn seine Geschichte und seine Zeugenaussage passt irgendwie alles nicht zusammen. Und es stellt sich dann auch raus, das Opfer wurde zuerst mit dem Seil erwürgt und war dann schon tot und wurde dann erst später mit der Metallstange am Abend geschlagen. Also scheint es so zu sein, dass Josuke nicht der Mörder ist, sondern eine unbekannte Person. Und Josuke sagt dann aber, nee, ach, ich war das doch auch mit dem Seil und ich möchte, kann ich hier nicht verhaftet sein bleiben und so. Und ich bin ja so geständig und sie machen sich dann auf die Suche, auch mit Kuros Hilfe, nach diesem unbekannten Täter und durchwühlen dann die Aussagen. Und aber der Josuke verhält sich schon echt verdächtig. Also bleibt am Ende die Frage, ist er vielleicht doch der Täter? Gab es diese unbekannte Person wirklich oder ist das alles ein ausgeklügelter Trick von dem Josuke, um sich irgendwie mit der Tat davonzukommen? Das ist die Frage, die dann Conan am Ende als schlafender Kuguru beantworten muss. Ja, also in den letzten Podcast hatten wir mit so was wie üble Typen ziemliche unterste Schublade, was so Filler angeht. Hier muss man jetzt sagen, der Mann, der in der Polizeistation blieb, so ein richtig toller Filler ist es auch nicht. Und also, auch wenn ich jetzt nicht so viel spoilern will, man kann sich schon denken, was am Ende die Auflösung ist, was da jetzt wirklich dahinter steckt. Also es ist jetzt nicht sonderlich, also so richtig als Zuschauer fragt man sich das nicht wirklich, die Fragen, die ich gerade gestellt habe. Ja, aber es ist eher so eine durchschnittliche Filler-Folge, jetzt nicht so unterste Schublade, aber auch nicht so super toll. Aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt nach Üble Typen kommt, wirkt die Episode schon mal ein ganzes Stück besser, auch wenn sie eigentlich eher nur so okay ist. Klingt dann ja doch sehenswert, zumindest für einen Fillerfall. Dann kommen wir zu den Manga-Umsetzungen in diesem Monat. Da haben wir zuerst mal Episode 1059 und 1060, Yoko Okino und der verschlossene Dachboden, Teil 1 und 2. Und über diese Folgen erzählt uns jetzt nochmal Wiebke etwas. Ja, es handelt sich bei dem Fall um eine Adaption aus dem Band 99, und zwar um die Kapitel 155 bis 157, 1055 bis 1057. Genau. Und bei dem Fall starten wir in einer brenzlichen Lage für Kokoro. Und zwar befindet er sich auf der Toilette und hat kein Toilettenpapier. Das Ganze wäre nicht zu so dramatisch, wenn sich nicht zum selben Zeitpunkt Yuki Okino in der Detektei aufhalten würde. Und Kokoro überlegt hin und her, wie er denn jetzt an Klopapier kommen könnte und entscheidet sich am Ende dazu, dass er Con schreiben muss, weil Ran ihn wahrscheinlich, egal welchen Hinweis er an sie senden würde, verraten würde. Und er hofft auf Conan, dass er ihn aus der Situation befreien kann, ohne dass es an Yoko Okino weitergeleitet wird, in was für einer Lage er sich da befindet. Das Ganze tut er dann über einen ausgeklügelten, naja, ausgeklügelt ist vielleicht falsch, aber über einen Code. Und dieser Code führt am Ende auch dann zur Lösung des Falls. Vorweg aber einmal wird die Situation erklärt, wie es denn überhaupt dazu kam. Und zwar wird gezeigt, wie Kokoro sich auf den Besuch von Yoko Okino quasi vorbereitet, indem er ganz viele Butter-Sandwiches isst, die aber, wie sich im Nachhinein herausstellt, leider schon das Ablaufdatum überschritten haben und dementsprechend schlecht waren, was dann am Ende erklärt, warum Kokoro auf dem Klo landet. Yoko Okino kommt dann zu Besuch und erklärt den anwesenden Personen, also Ran, Conan und Kokoro, weshalb sie vor Ort ist. Und zwar hat sich ein Mord ereignet oder es gab ein Leichenfund an einem Ort, wo an einer Geistervilla quasi oder beziehungsweise in einer Villa, wo eine Serie mit einer Geisterdetektivin gedreht werden sollte, die dann Yoko spielt. Und Yoko war da zu Besuch zusammen mit dem Produzenten und weiteren Familienmitgliedern der Familie Baba. Das ist einmal werden uns da die Himi Baba vorgestellt als Frau von Fugo Baba, welches der jüngere Bruder von Nukiyasu Baba ist, welches der älteste Sohn der Familie Baba ist. Dazu kommt dann noch, dass da sich das Hoka Baba erwähnt wird. Das ist die Frau von Nukiyasu und die Schwester im Endeffekt von dem TV-Produzenten. Und die wurde aber vor, ich glaube, es waren 2 Jahre ermordet und beziehungsweise verschwand. Es ist unklar, was mit ihr passiert ist. Und während sie sich in dieser Villa aufhalten, kommt es zu gruseligen Ereignissen. Und zwar wacht Yoko in der Nacht auf, hört Stöhnen und Schritte auf dem Gang. Und als sie nachsieht, findet sie halt eine Blutstropfenspur auf dem Boden vor. Der folgt sie dann, aber die endet plötzlich. Anschließend suchen alle anderen Teilnehmer nach Nukiyasu, denn der ist verschwunden. Und sie teilen sich in 2 Gruppen auf. Wichtig auch anzumerken ist, dass jeder der weiteren später Verdächtigen eine Verletzung besitzt. Der eine hat halt eine Krücke und kann sein eines Bein nicht richtig bewegen. Der andere hat eine Schlinge um den Arm und kann den linken Arm nicht bewegen. Und die Himi sitzt im Rollstuhl und kann dementsprechend nicht laufen. Und es ist relativ schnell klar, also das nächste, was dann passiert, ist, dass ein Kartenhinweiscode an den Fuku gesendet wird, aufs Handy von Nikiyasu, der ja gesucht wird. Und da kann sich Fuku aber auch nichts weiter erklären und ruft anschließend vom Handy seiner Frau weiter Nukiyasu an und versucht ihn zu erreichen. Doch sie erreichen ihn nicht. Schlussendlich suchen sie die ganze Zeit, finden dann auch heraus, dass es dort einen Dachboden gibt, also eine Dachbogenluke, die sich aber nicht öffnen lässt. Und schlussendlich wird dann auf diesem Dachboden die Leiche gefunden. Und jetzt zu erklären, warum überhaupt Nukiyasu sich da auf dem Dachboden befindet, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass er dann gestorben ist und wer der Täter ist, das wird anschließend in der 2. Episode geklärt und den Hinweis dazu liefert, im Endeffekt Kogoro, der sich in einer sehr ähnlichen Situation wie das Opfer befunden hat, nämlich er ist eingesperrt auf einer Toilette und er möchte nicht, dass eine Person in dem Raum, in dem er versucht zu kommunizieren, mitbekommt, was er versucht zu kommunizieren. Und das ist die ähnliche Situation. Und mit der Hilfestellung lösen dann Con und das ist nämlich das Interessante an der ganzen Geschichte, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wakita? Wakita, genau. Genau, Wakita den Fall, weil Wakita kommt am Ende der ersten Episode auch noch dazu, denn er hat mitgehört. Kogoro hat vor dem Besuch von Yoko Sushi bestellt. Und natürlich hat er Sushi da bestellt, wo Wakita arbeitet. Und Wakita kommt vorbei und will das Sushi vorbeibringen und hört dabei zufällig mit, wie dieser Fall zustande gekommen ist und was Yoko erzählt hat und übernimmt dann quasi den Part des erwachsenen Detektives in diesem Fall, weil Kogoro ja leider verhindert ist. Und so lösen im Endeffekt Wakita und Conan zusammen den Fall und entschlüsseln den Code. Ob Kogoro jemals vom Klo gerettet worden ist, das bleibt allerdings unklar am Ende der beiden Folgen. Und damit kommen wir dann auch schon zur Bewertung. Ich muss gestehen, mich hat die Animation sehr unglücklich gemacht in diesen beiden Folgen. Auch wenn ich jetzt nochmal so über Sachen scrolle und die Bilder sehe, es sind so viele Animationen in meinen Augen nicht schön, sondern eher hässlich. Das hat mir irgendwie sauer aufgestoßen zwischen den ganzen, wenn man die Folge geguckt hat, weil ich den Fall eigentlich ganz nett fand und eigentlich sehr unterhaltsam. Aber im Endeffekt, wenn man vergleicht Manga zu Anime-Umsetzung, dann würde ich immer den Manga bevorzugen, weil die Anime-Umsetzung mir eigentlich eher negative Emotionen bringt als positive. Wie hast du das gesehen, Lasse? Ja, so sehe ich das auch. Also es gibt ja viele, die machen sich aktuell so darüber, dass die Wild Police Story Episoden und Zero's Tea Time und Hani no Hanzawa-san, die sehen besser aus als der Haupt-Detective-Con-Anime, was stimmt. Ich meine, dafür gibt es gute Gründe, weil das halt sind halt andere Teams und so und die haben wahrscheinlich mehr Zeit. Und darauf kommt es halt vor allem an. Aber man kann es halt nicht abstreiten, dass der Anime einfach nicht gut aussieht aktuell. Und dass gerade so Momente dann, wenn Randa so am Schreien ist wegen dem Film, wenn sie das irgendwie so beschreibt und dann das so ein bisschen rauszoomt und man sieht so alle Charaktere gleichzeitig im Bild, dann sehen die Models, also es sieht dann einfach nicht gut aus. Nur höchstens so ein paar Close-ups sind da mal ganz nett, aber selbst die sind jetzt oftmals nicht mehr so toll. Also animationstechnisch, nee, also da würde ich dir zustimmen, ist sehr unterwältigend. Und dabei ist der Fall eigentlich ganz nett, mal so ein bisschen was anderes, was wir ja nicht so oft haben, dass wir gar nicht an irgendeinen Tatort gehen, sondern alles nur in Beschreibung und so stattfindet. Und der Fall kam ja so zu Zeiten, wo Corona noch viel mehr war mit Lockdown und so auch, wo man so scherzen konnte, ja, das ist, Con macht jetzt auch so ein bisschen Lockdown-Fall, sie gehen dann nicht aus ihrer Wohnung da raus und so. Das ist schon ganz nett. Und Wakita, was der so macht und wie der mit Con interagiert, das ist interessant. Und ja, das ist eigentlich ein schöner kleiner Fall und die Animation hat mich auch unterwältigt, ja. Ja, also deswegen auch gerade, wenn du Ran erwähnst nochmal, also da sind ganz zu Beginn auch, wie sie sich vor dem Tisch aufbaut von Kuro. Ich habe dann gedacht, ich so, hä, war die schon immer so breit gezeichnet? Warum wirkt das jetzt denn gerade alles so unförmig und so? Weißt du, es fängt von Anfang an, dass du es einfach merkst und das bleibt dann auch konstant. Dann ist Con mal die Hände viel kleiner gezeichnet, wenn er da so steht und was erzählt, dass der ganze Körperbau so statisch und unbeweglich gezeichnet. Also qualitativ ist das echt also eine schlechte Richtung, in die wir da gehen. Und ich weiß noch, wir hatten damals diesen Filler-Fall mit der von unserem Lieblings, ich weiß nicht, Regisseur, wer auch immer da geschrieben ist, wo es um diese Idol-Geschichte ging. Und da hatten wir zu Beginn gesagt, dass der Anfang ja so interessant war, weil die Animation so gut war. Und ich meine, das war für einen Filler-Fall. Und für die Manga-Umsetzung kriegt man das dann am Ende nicht hin, aber in so einem Filler-Fall hatte man unglaublich tolle Animationen und detaillierte Sachen. Ich finde es einfach schade. Ich finde dann gerade bei den Filler-Fällen meine Güte, aber bei den Manga-Umsetzungen fände ich es echt schön, wenn sich Mühe gemacht wird, sodass es sich auch für Manga-Leser lohnt, reinzuschalten. Weil ganz ehrlich, so müsste man jetzt sagen, ihr habt den Fall gelesen im Manga, gut, behaltet ihn so in Erinnerung und schaut euch die Anime-Umsetzung nicht an. Ja, manche Leute fragen sich, warum die Manga-Umsetzung manchmal schlechtere Quoten in Japan haben als Filler-Fälle. Gut, das liegt vermutlich eher daran, dass vielleicht, also die meisten Fernsehzuschauer, die interessiert das ja nicht, weil Ja. die sind Anime-Only-Watcher. Aber wahrscheinlich, vielleicht sagen sich auch manche Manga-Fans inzwischen in Japan, dass sie dann einfach Manga-Umsetzung nicht mehr gucken, weil, ach, die Story kenne ich ja schon und gut aussehen wird es auch nicht, also brauche ich vielleicht gar nicht. Und dann guckt man sich nur die Filler an, weil die kennt man wenigstens noch nicht. Und kann man sich vielleicht online ein bisschen drüber lustig machen. Ja, das ist schon echt schade. Definitiv. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Manga-Umsetzung, so halb. Es handelt sich nämlich um eine Umsetzung zu Wild Police Story. Episode 1061 Wild Police Story Case Hiromitsu Morofushi. Adaptiert Kapitel 10 bis 12 des Wild Police Story Manga. Das heißt, wir sind fast am Ende. In diesem Teil geht es quasi darum, dass die ganzen Handlungsstränge, die so ein bisschen aufgebaut wurden in den vorherigen Episoden, so ein bisschen mit Hiromitsus Eltern und seiner Suche danach, dass das hier aufgelöst wird. Die Gruppe wird zum Reinigen des Baderaums der Polizeiakademie verdonnert, weil sie so viel Mist gebaut haben in den vorherigen Episoden. Und damit sie nicht rausgeschmissen werden, kriegen sie das als Strafarbeit aufgebrummt. Und während sie dazu verbrummt werden, sieht Hiromitsu einen Vermisstenbericht von einem kleinen Mädchen, das er in einer vorherigen Folge auch auf der Straße gesehen hatte, in Tokio, die ihn an ein Mädchen aus seiner Kindheit erinnert hat, damals als seine Eltern ermordet wurden. Und Hiromitsu ist dann so ein bisschen Gedanken und wird dann von seinen Freunden angesprochen, hey, was ist denn eigentlich los und so. Und Matsuda kann es dann nicht mehr auf sich halten und sagt, rück schon endlich mit der Sprache raus, wir wollen jetzt endlich wissen, was du ja mit deinen Eltern ermittelst, du kannst es für uns nicht geheim halten, wir haben es schon längst gecheckt, weil wir deine Freunde sind und so. Und Hiromitsu offenbart sich ihnen dann, erzählt vom Mord damals an den Eltern und eben davon, dass er ein Tattoo gesehen hatte von dem Täter, wodurch drei Personen aus seinem näheren Umfeld verdächtig wirken, weil die haben alle Tattoos, was in Japan ja nicht so üblich ist, weil Tattoos da so als noch sehr als Yakuza-Mafia-Ding verschrien sind. Deswegen sind Tattoos bei normalen Leuten nicht so weit verbreitet. Aber es gab dann drei Leute, den Mann von der Wäscherei, den Angestellten von dem Motorradshop und den angeblichen Kunden im Motorradshop, den wir aus den vorherigen Folgen immer so ein bisschen, wo Hiromitsu nebenbei dazu ermittelt hat. Und die Freunde haben diese Leute schon einzeln befragt und aus den Details erkennen sie dann schlussendlich die Wahrheit hinter dem Mordfall von damals und auch wer genau der Täter ist, der damals die Eltern von Hiromitsu ermordet hat. Und sie konfrontieren ihn dann, stellen fest, oh Mist, hier das Haus ist mit einer Bombe vermint quasi. Und Hagiwara und Matsuda, die ja aber sehr technisch begabt sind, haben sich beim Verteidigen der Klassenflagge vor einer Katze die Hände blutig gekriegt. Also sie wurden von der Katze gekratzt und jetzt sind ihre Finger voller Pflaster und sie können die Bombe nicht entschärfen. Deswegen muss das Zero, also Rei Furuya, muss das übernehmen unter Anleitung von Matsuda, während Date und Hiromitsu den Täter von damals überführen, der das Mädchen jetzt entführt hat, weil das Mädchen damals, was Hiromitsu kannte, war die Tochter von dem Täter und die ist damals in einer Blinddarmentzündung, einem Blinddarmdurchbruch gestorben, aber der Täter hat sich selbst quasi die Realität, also hat sich selbst eingeredet, nein, sie ist gar nicht gestorben, denn der Vater von Hiromitsu war damals Grundschullehrer und hat das Mädchen ins Krankenhaus gebracht, wo es dann gestorben ist. Und der Täter, der Vater von dem Mädchen ist, hat sich so eingeredet, nee, sie ist gar nicht tot, der Morofushi, der hat sie entführt und die ist jetzt bei ihm zu Hause und dann ist er da eingedrungen, hat die Eltern ermordet und hat Hiromitsu danach leben gelassen absichtlich und ihn die ganze Zeit über seine Jugend und bis jetzt im Auge behalten, in der Hoffnung, dass Hiromitsu ihn irgendwann zu seiner Tochter führen wird. Und deswegen ist es gar kein Zufall, dass der Täter in der Nähe von Hiromitsu war, sondern das war alles, hatte alles einen Sinn und einen Zusammenhang. Und natürlich ist das kleine Mädchen nicht seine Tochter, die keinen Tag gealtert ist, sondern er ist einfach, belügt sich selbst. Und im Endeffekt kann das Mädchen natürlich am Ende gerettet werden und der Täter versucht noch selbst umzubringen. Aber Hiromitsu kann das verhindern. Der Täter sprengt dann das obere Stockwerk in die Luft und rennt in die Flammen und sagt, lass mich, ich gehe einfach ins Jenseits und zu deinen Eltern und entschuldige mich da. Aber Hiromitsu rennt hinterher, sagt seinen Freunden einfach nur Flagge und die sind erst verwirrt, aber dann wissen sie, was gemeint ist. Hiromitsu schnappt sich den Täter und springt mit ihm durchs Fenster, wo sie dann von den Freunden unten aufgefangen werden mit der Flagge. Und am Ende können sie auch noch gerade so verhindern, dass sie nicht rausgeschmissen werden, indem sie ganz schnell das Badezimmer putzen und Furuya wird dann so vorgeschickt, um den Ausbilder so aufzuhalten, damit sie genug Zeit haben, wo Rei dann am Ende auch noch sagt, ihr habt mich jetzt hier so vorgeschickt, um Zeit zu gewinnen, aber es hätte mir auch nichts ausgemacht, wenn ich auf eurer Seite geblieben wäre, was ja so ein bisschen dann die tragische Vorstellung ist, also dass Furuya halt der Einzige ist von ihnen, der überlebt und so. Das wird ja hier schon angedeutet. Und wir haben dann auch die Szene, die das ursprüngliche erste Teaser-Visual war, zu Wild Police Story, nämlich die vier Leute, die dann im Badezimmer schlafen, weil sie erschöpft sind vom Putzen und Furuya, der daneben steht. Und damit ist diese Wild Police Story-Folge beendet. Zumindest animationstechnisch kann man hier sagen, das war jetzt auch nicht, da sah Detective Conan auch schon mal besser aus, aber gerade auch im Vergleich zu dieser Manga-Umsetzung, die wir gerade eben hatten, muss man hier schon dazu sagen, dass was man merkt, dass bei Wild Police Story halt ein paar andere Leute am Ruder sind, die vermutlich auch mehr Zeit bekommen, um das hier zu animieren. Und das merkt man ganz deutlich. Und das ist natürlich einerseits toll, dass die Episode so gut aussieht. Andererseits auch irgendwie schade, dass dann nur so eine besondere Episode von einem Spin-Off dann dieses gute Animationstreatment heutzutage noch bekommt. Also ich hoffe ja ganz, ganz stark für die weiteren Umsetzungen, die ja jetzt kommen. Ne? Und ich meine, jetzt kommt ja wieder was Großes als nächstes, wenn Manga-Umsetzung angeht, dass sie sich dann irgendwie nochmal zusammenreißen, weil es wäre echt schade, wenn so ein Fall, wie er dann ja im Endeffekt aus halb, zumindest zur Hälfte aus Band 100 stammt, mit so einer Animation umgesetzt werden würde. Aber wie gesagt, das klingt von den Bildern auch, die man sieht, wenn man aufs Wiki guckt oder so. Ich muss mir die Folge nochmal anschauen, weil das sieht einfach besser aus. Und es ist so viel schöner, sich das anzugucken, nachdem man dann so die Manga-Umsetzung gesehen hat. Das ist einfach schade. Aber schön, dass es hier geklappt hat. Es wurden jetzt auch wirklich nur Kapitel 10 bis 12 adaptiert. Es wurde ja im Vorfeld schon spekuliert, weil das letzte Kapitel, der Furuya-Teil, ist eben nur ein Kapitel, der so ein bisschen als Abschluss dient. Und da haben viele Leute sich gefragt, wird das überhaupt als eigene Episode umgesetzt oder hängen sie das an die Rubizo-Episode am Ende mit dran? Scheinbar wird es aber umgesetzt, also es sei denn, sie lassen es komplett weg, aber das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Ich würde vermuten, dieses letzte Kapitel adaptieren sie so, weil das besteht zur Hälfte daraus aus der Abschlusszeremonie der Freundesgruppe und dann in der Gegenwart Amuro, der sich an die Freunde erinnert und daran zurückdenkt, wie die alle gestorben sind. Und ich würde mal vermuten, sie machen eine Episode daraus, indem sie die Tode der Freunde aus den entsprechenden Detective Conan-Episoden als lange, ausführliche Flashbacks zeigen, die sie wahrscheinlich nicht mal neu animieren, sondern einfach das alte Footage nehmen und die Episode damit auf Länge bringen. Aber wann genau das passiert, das wissen wir leider noch nicht. Aber das kann gut sein. Das ist eine gute Vermutung. Mal schauen, wann das so weit sein wird. Genau, als nächstes im Anime erwartet uns jetzt erstmal, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, dann kam die Episode schon gestern, nämlich Episode 1062, eine Spirale aus Regen und Bosheit, ein einteiliger Filler mit den Detective Boys. Und wann wir jetzt genau die nächsten Manga-Umsetzungen kriegen, die, wie du gerade eben schon angesprochen hast, wie der ja auch in Band 100 jetzt langsam gehen, wann genau wir die bekommen, steht noch nicht fest. Manche Leute sagen, ah, dieser eine Fall aus Band 100, da wäre vielleicht zu Neujahr, vielleicht irgendwie ein Special, wie es damals für Kyoto war, vielleicht ganz gut im Januar, auf jeden Fall noch vor dem nächsten Film. Aber wann genau das sein wird, schwer zu sagen. Vielleicht der Fall, dieser eine Fall, der teils in Band 99 ist, teils in Band 100, vielleicht den noch irgendwie dieses Jahr im Dezember und dann im Januar, das ist Band 100 oder dann auch erst alles wirklich erst 2023, wissen wir auch nicht. Jetzt erstmal hatten wir einen einteiligen Filler und den Programm der nächsten Wochen kennen wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Und damit sind wir mal wieder am Ende eines Concast News Podcasts angelangt. Ich bedanke mich schon mal jetzt bei allen Zuhörern, die es bis hierhin geschafft haben, durchgehört haben und verweise nochmal auf unsere Internetpräsenzen connews.org. Da versorgen wir euch mit all den News rund um Detective Conan. Wir hatten ja jetzt mehrere News, wo wir sagen, da gibt es später nochmal ein Follow-up zu, wenn sich neue Entwicklungen ergeben. Das findet ihr dann immer auf connews.org. Conwiki.org, da findet ihr eine große Datenbank an Wissen rund um Detective Conan und die Werke von Gosho Aoyama. Jetzt natürlich gerade viel Aktivität rund um die Artikel zu Staffel 6. Im Conforum könnt ihr mit anderen Usern diskutieren auf conforum.org. Wenn ihr chatten wollt, gerade auch über die neuen Folgen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, haben wir einen Discord-Server, connews.org/discord, da kriegt ihr den Invite-Link dazu. Auf Social Media sind wir zu finden, auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, youtube.com/connews, instagram.com/connews. Support geht über Ko-fi, über Amazon Affiliate-Links, über unser Patreon oder indem ihr den Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.